Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Live aus dem Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin-Mitte. Schönen guten Abend. Ich bin tatsächlich, hat man mich gebeten oder gefragt, ob ich nicht Lust habe, diese Sendung mal ausnahmsweise nicht aus dem Studio in Potsdam-Babelsberg zu gestalten. Ich trete gerade auf mein eigenes Kabel und es knirscht. Aus Potsdam-Babelsberg zu gestalten, sondern ob ich nicht Lust hätte, einfach mal bei Dussmann in Berlin-Mitte, was so ein riesengroßer Buch- und Schallplatten- und Schreibwaren- und Tralala-Laden ist. Also hier gibt's halt alles und Bücher vor allen Dingen. Weil hier irgendwie so ein Studio aufgebaut ist. Jedenfalls, falls ihr Lust habt, sollte das eigentlich nur heißen, und ihr in Berlin unterwegs seid und ihr tatsächlich nichts Besseres zu tun habt, kommt doch einfach mal bei Dussmann vorbei. Das ist S-Bahn Friedrichstraße, wer es nicht kennt. Und vielleicht könnt ihr auch ein Bier mitbringen oder so. Also wäre halt ganz cool. Das Ganze machen wir natürlich anlässlich der Leipziger Buchmesse. Ne? Wenn irgendeine andere Messe ist, also zum Beispiel Landmaschinenmesse, dann finden wir uns auch auf dem Bauernhof wieder und machen von da aus Sendung. Aber ist halt Buchmesse gerade in Leipzig. Und ja, darum senden wir aus dem Buchladen. Und zwar aus einem, der um diese Uhrzeit auch noch auf hat. Bücher ist eins meiner Lieblingsthemen. Also kein Thema habe ich, oder wenig Themen habe ich lieber besprochen als Bücher. Und immer wenn es um Bücher geht, stelle ich euch die eine wesentliche Frage, die daher rührt, dass es jetzt schon viel zu viele Bücher gibt, als man in einem einzigen Leben lesen kann. Und es kommen halt ständig welche dazu und die werden dann auf diesen Messen halt vorgestellt. Das heißt, nicht nur ich, sondern alle, die hier gerade zuhören, sind mit Sicherheit angewiesen auf den ein oder anderen Buchtipp von vertrauenswürdigen Menschen. Und was schafft mehr Vertrauen als eine Stimme, die einen Buchtipp abgibt? Hört ihr dieses Knarzen eigentlich? Das ist, ich sitze in so einem geilen alten, was, wie nennt man das, so ein Kolonial-Chippendale-Ledersesselchen. Herrlich. So, genug geknarzt. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 für Potsdam 70 97 110. Ich lade euch ein, anzurufen und eure Buchtipps zum Besten zu geben, also die Frage zu beantworten, was soll ich lesen? Oder halt hier vorbeizukommen, um euch hier auch in den anderen Sessel, den knirschenden Sessel zu setzen und mit mir zu reden. Im knirschenden Sessel Platz genommen hat Jacqueline Masuk. Du bist Buchhändlerin. Hallo Jacqueline. Was für eine Buchhändlerin? Und arbeitest du hier bei Dussmann auch? Ich arbeite hier bei Dussmann in der Belletristikabteilung und kaufe die Romane ein, die Neuerscheinungen, die jetzt auf der Messe auch alle so präsent und viel besprochen sind. Du kaufst Romane ein. Also erst nochmal Belletristik, das Gegenteil war, das andere war Lyrik, ne? Es gibt auch noch die Lyrik, es gibt Krimis, historische Romane, Fantasy, Science Fiction. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal eine Begriffsbestimmung. Also was genau ist Belletristik? Belletristik sind wirklich die schönen Romane, also Fiktionen im weitesten Sinne. Aber das sind Krimis doch auch. Ja, klar. Aber wir sind halt so ein großes Haus, dass wir die Abteilungen unterscheiden. Mhm. Und es gibt eine riesige Krimi-Abteilung, es gibt eine große Abteilung Science-Fiction, Fantasy, Horror, Mystery. Und da sind dann immer extra Kollegen. Und ich bin halt zuständig für die Neuerscheinungen in der Belletristik, Romane. Wie viele Romane erscheinen jedes Jahr? Die Zahl weiß ich nicht, aber es müssen Tausende sein. Wie viele davon kaufst du ein? Na, fast alle. Also da, echt? Doch, schon. Also wir haben eine ganz große Palette hier im Kulturkaufhaus. Es kommen alle möglichen Verlage zu mir, von ganz kleinen Indie-Verlagen bis den ganz großen Häusern, Random House. Und da gucke ich halt, wir haben eine Kundschaft mit einem sehr ausgefallenen Geschmack. Und ich habe halt eine große Affinität zu den auch Indie-Verlagen, so kleine Verlage in Berlin, die so nur 3-4 Bücher im Jahr bringen, die auch zu unterstützen. Entschuldigung, hast du die Wahl auszusuchen, verstärkt Indie-Verlage zu nehmen oder bist du auch gezwungen, Random House beispielsweise einzukaufen? Weil Im Grunde, halt ja. Nee, niemand kann mich zwingen, sag ich mal. Das ist das Tolle hier am Kulturkaufhaus, dass wir Sortimenta wirklich bestimmen, was auf den Tischen liegt. Das heißt, du kannst dich hier, obwohl das ein großes Haus ist, kannst du dich hier verhalten, als wäre es dein eigener kleiner Buchladen? Ein bisschen schon. Am Ende muss ich einen Umsatz bringen. Ne? Ja, also klar, das ist klar. Die Geschäftsführung möchte einen bestimmten Umsatz am Monatsende sehen. Und ob ich den jetzt mit kleinen unabhängigen Verlagen mache oder mit Random House oder Rowohlt oder Suhrkamp, das bleibt mir überlassen. Natürlich möchten die Verlage alle präsent sein, aber die Auswahl treffe ich in Absprache mit den Verlagen, das ist richtig. Da habe ich freie Hand. Gibt es da weiß nicht, gibt es Versuche, dich zu bestechen, dass du bestimmte Bücher eher nimmst als andere? Also ich kann mir vorstellen, weil du Präsente sagst, fiel mir auf, ein so Präsentkorb. Ja, also aber das hat dann nichts mit Bestechen zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Verlage herkommen, mir Bücher besonders ans Herz legen. Ja. Da gibt es viele Kontakte, mit denen ich spreche und mich auch außer der Arbeitszeit mal treffe und mir erzählen, dass was gerade neu und spannend ist. Aber wir sind hier nicht käuflich. Also das hat alles wirklich mit Leidenschaft und die Bücher mögen zu tun und auch zu gucken, was ist der Trend. Aber wie lege ich dir denn ein Buch ans Herz? Im Grunde musst du es doch gelesen haben, um beurteilen zu können, ob es ein ordentliches Buch ist oder nicht. Jetzt komme ich zu dir und sage, hier Frau Masuk, ich habe hier, was ist das hier? Naja, das ist vielleicht nicht unbedingt Belletristik. Klappe zu, Affe tot, woher unsere Redewendungen kommen. Wie legt man dir ein solches Buch nahe? Also bei dem Buch ist es jetzt einfach, aber wie lege ich dir ein Buch nahe, das tatsächlich eine Geschichte enthält? Beginnt eigentlich schon mit der Leidenschaft des Verlages oder in Vertretung des Verlages kommt hier ein Vertreter her, der mir zum Beispiel sagt, also das ist so ein großartiges Buch, spielt in den Banlieues von Paris. Es geht um einen weißen Jungen, der unter lauter Türken und Arabs und schwarzen Jungs der einzige Weiße ist und ein totaler Außenseiter. Und dann hat man mich eigentlich schon. Mich auch gerade. Das ist eine spannende Story, ja. Mein Vater ist Putzfrau von Safia Asedine. Ja. Aha. Sie selbst ist Marokkanerin, auch ausgewandert nach Paris, lebt in Paris und beschreibt hier einen totalen Außenseiterjungen, der zu allem Unglück noch einen Vater hat, der putzt. Ja? Und alle Kids sind cool, weil sie eben Arabs oder Türken oder weiß ich was sind. Er ist weiß, unsportlich und darf aber dann mitgehen putzen und putzt in Bibliotheken und fängt an zu lesen. Mhm. Und das ist eine total starke Wendung, die Geschichte dann kriegt. Wenn du, wie viel, also ich habe Weinhändler im Freundeskreis, die verkosten dann so an einem Tag 50 Weine beispielsweise und treffen dann eine Auswahl und sagen, okay, den kann man nehmen, den kann man nicht nehmen. Wie viele Bücher musst du dich so kümmern jeden Tag? Also ich kann ja auch nur ein bestimmtes Pensum erfüllen. Ja? Also ich lese sehr, sehr viel. Schnell? Ich lese auch relativ schnell, aber ich habe auch ein super Gedächtnis. Also ich kann das auch gut abspeichern, was ich gelesen habe. Manchmal weiß ich über Jahre noch Hauptfiguren und kann die dann auch beim Namen benennen, wenn ein Kunde jetzt sagt, ist das ein tolles Buch? Sag ich, ja, da habe ich besonders Hiro Tanaka geliebt. Also das ist irre. Da staune ich manchmal über mich selbst, was ich abspeichere. Ich lese viele Bücher an und entscheide, ist spannend oder nicht, an will ich weiterlesen. Punkt? Ich mache ja immer so, ne? So ein bisschen so eine Gymnasiastenhaltung. 50 Seiten. Der erste Satz ist ja immer, ne? Der erste Satz ist super entscheidend. Ist der wirklich entscheidend oder ist das nur so eine komische Masche, die ich mir mal angewöhnt habe? Nee, also bei mir macht es oft beim ersten Satz Klick. Ja. Wenn es nicht Klick macht, gebe ich dem Buch ja immer noch eine Chance. Mhm. Manchmal sind das 20 Seiten, aber 50 Seiten halte ich eigentlich schon durch. 50 Seiten, finde ich, hat ein Autor verdient. Ja. Und wenn es denn auf 50 Seiten nicht Klick macht, dann habe ich manchmal wenig Geduld. Aber ich habe schon auch 400 Seiten gelesen. Ich habe jetzt gerade so einen Fall, wo ich ein 800-Seiten-Buch bei 400 Seiten einfach nicht mehr weiterlesen kann. Da tut es mir dann um das Buch leid, um die Zeit. Was, ist dann was machst du dann mit dem Buch? Kommst du dann weiter nach hinten ins Regal? Ja, ich schieb das dann, ich habe mir dann Gestapel auf meinem Boden liegen, die rutscht dann nach unten. Hier im Laden jetzt? Oder? Ach, hier im Laden, bei mir zu Hause. Ich gebe dem vielleicht in 3 Monaten noch mal eine Chance und sag, mir war jetzt vielleicht nicht die Zeit für diesen dicken Wälzer. Nee, hier im Laden präsentiere ich ihn so, wie ich denke, der Kunde soll den finden, ja? Also es gibt ja auch noch Buchbesprechungen, es gibt Bestsellerlisten. Also ich gehe da jetzt nicht nur nach meinem persönlichen Geschmack. Mhm. Also ich guck schon, was lese ich gerne und versuche das auch so zu präsentieren, dass der Kunde es findet. Aber ich muss ja auch gucken, dass der Kunde das findet, was gerade besprochen wird. Mhm. Erinnerst du dich an den besten ersten Satz, den du gelesen hast in dem Buch? Den besten ersten Satz? Ja, ich könnte fast jetzt sagen, das war so ein Hiro Tanaka von T.C. Boyle, weil da ging es mir nämlich so, dass der mich sofort gepackt hat, aber den kriege ich jetzt nicht mehr hin. Hiro Tanaka ist eine Figur in einem Roman von T.C. Boyle. Ist eine Figur, ein japanischer Junge, der aus Japan nach Amerika flüchtet, weil er dort geächtet ist und in Amerika hofft, das Glück zu finden. Und da ist er aber auch wieder geächtet. Und ich glaube, dass da war der erste Satz. Was aber auch mit dem Autor T.C. Boyle zu tun hat. Also da packt mich sowieso eigentlich jeder erste Satz. Aber ich kriege ihn jetzt hier nicht zusammen. Nee, ich versuche auch die ganze Zeit, mir den ersten Satz zusammenzukriegen, den ich am spektakulärsten fand. Mhm. Der ist, der stand im Buch, ich glaube, es war Liegenlernen von Gosen. Von Gosen. Mhm. torkelte, also der Hauptdarsteller torkelte im Morgengrauen aus einer Souterrain-Kneipe und fiel in eine Pfütze brackigen Wassers und beschloss, dass es Zeit für einen abschließenden Döner war. Das ist ein sehr, sehr langer Satz, den ich sehr schön fand. Aber der ist mir jetzt leider auch nicht mehr gekommen. Ja. Hast du hier, ihr habt hier sehr viel Laufkundschaft im Laden. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zu einem kleinen Kiezbuchhändler. Ja, ja. Hast du trotzdem Stammkunden, die kommen und bei denen du auch weißt, dem kann ich dieses Buch geben? Also wir haben viele Stammkunden, die tatsächlich, ich hatte gerade heute eine junge Japanerin, die zu mir kam und sagte, ich glaube, Sie haben mir mal Murakami so sehr ans Herz gelegt. Ja. Jetzt habe ich alles von Murakami durch, jetzt brauche ich was Neues. So, und genau das will ich auch wissen. Was lese ich, wenn ich Murakami nicht mehr lesen kann, weil nichts mehr da ist? Okay, und da habe ich dann ans Regal gegangen und habe gesagt, na dann kann man zum Beispiel Amelie Nothomb, der japanische Verlobte, lesen, weil das ist eine Geschichte, die in Japan spielt. Und dann war ich ganz gerührt, dass sie meinte, jetzt weiß ich genau, dass sie mir Murakami empfohlen haben, weil sie haben mir dann nämlich auch noch den japanischen Verlobten empfohlen. Und dann macht das so wunderbar Klick zwischen Kunde und mir, weil wir haben uns wiedererkannt, wir hatten das Gefühl von unserem anderen Verkaufsgespräch wieder. Und dann habe ich aber immer noch was in petto, was so ähnlich ist wie Murakami und habe ihr noch... Gibt es das denn wirklich? Gibt es was so ähnlich ist wie Murakami? Weil ich habe den für mein Leben gern gelesen. Also insbesondere die Sachen, die nicht so heftige Liebesgeschichten waren. Also den Aufziehvogel fand ich toll, die Schafsjagd. Und was kann ich lesen? Um die Frage der Sendung aufzunehmen. Was soll ich lesen, wenn ich sowas lese? Ja, das ist bei Murakami immer schwer. Diesen einprozentigen Realitätsversatz, den der da drin hat. Ja, also es gibt eine Autorin, die heißt Ogawa. Die hat sowas auch immer so ein bisschen mit drin. Yoko Ogawa. Yoko mit Y. Yoko Ogawa. Die hat auch teilweise so eine surrealistischen Geschichten drin. Ja, da ist zum Beispiel ein kleiner Junge, der nicht wachsen will, weil er mal eine Elefantendame auf dem Dach gesehen hat. Die wurde da als Baby aufs Dach gehoben, ist dann aber zu schnell gewachsen. Man kriegte die nicht mehr in den Fahrstuhl. Und dann musste die ihr ganzes Leben auf diesem Dach verbringen. Und der kleine Junge, für den war das ein Albtraum. Super. Das ist Yoko Ogawa. Ja, super. Und die hat öfter sowas drin. Ja. Oder Banana Yoshimoto. Die hat auch oft so ein bisschen so spirituelle Sachen mit drin, wo man auch nicht genau weiß, hat sie das jetzt geträumt? Oder ist das real? Das ist ja auch so bei Murakami und Kawakami fällt mir noch ein. Kawakami. Das sind so die drei Autoren, die ich auch alle gelesen habe, gerne gelesen. Aber trotzdem sage ich immer, an Murakami kommt keiner ran. Der ist ein absoluter Held, der ist nicht zu toppen. Das letzte, was war das, IQ 84 oder wie ist das? Nee, das letzte war schon wieder der Herr Tazaki, die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki. Siehst du, dann habe ich ein Buch verpasst. Und da ist das Wunder passiert, der ist das erste Mal auf die Bestsellerliste gekommen und der ist jetzt so hip, dass eben die Leute wirklich auch nach ihm fragen durch diesen Herrn Tazaki. Der war halt so ein bisschen... Ich dachte, der wäre vorher schon hip gewesen. War der auch, aber das war immer so ein Geheimtipp. Und mit diesem... War ich mal ganz vorne mit dabei, jetzt ist er auch wieder im Eimer. Mann. Und viele sind ja bei Kafka am Strand oder Mr. Aufziehvogel gescheitert. Also Respekt, wenn du das gelesen hast. Ja, viele wollten dann doch eher Naoko oder Gefährliche Geliebte. Ach so, nee, das ist mir nicht so, ich habe es nicht so mit. Genau, aber die wilde Schafsjagd, die habe ich schon zweimal gelesen und werde sie ein drittes Mal lesen und Mr. Aufziehvogel genauso. Hast du eine bestimmte Strategie, um rauszufinden, was für Bücher du welchen Kunden empfehlen kannst? Also ich komme jetzt zu dir, du hast hier irgendwie 2-3 Minuten Zeit, mit mir zu reden. Ja. Wie findest du raus, was ich lesen will? Also meist frage ich, was war denn das letzte Buch, was du besonders mochtest? Das ist ganz geschickt, weil wenn der Kunde dann sagt, das war ein T.C. Boyle, dann macht sofort Klick und dann kann ich überlegen, was passt zu T.C. Boyle. Wenn der Kunde, ich hatte auch schon Kunden, die sagen, ich habe jetzt jahrelang nicht gelesen, ich brauche jetzt wieder ein Buch, ich will zurück zur Literatur, empfehlen Sie mir das Buch, was mich dazu bringt, weiterzulesen. Das ist bei mir ähnlich, ich habe jahrelang fast ausschließlich Sach- und Fachbücher gelesen. Ja. Und das Belletristischste, was ich im Moment, also ich habe es gerade im Moment zwischen, ist Deutschboden von Moritz von Uslar. Ja. Was aber auch keine Belletristik ist. Nee, ist steht halt, bei uns in der Reise. Steht in der Reise? Ja. Geht wohl um Deutschland. Ist so ein Streitfall. Ja, genau. Das ist in so einem großen Haus immer schwierig, weil die Leute, die die Reise betreuen, wollen dann auch mal was Cooles empfehlen, wenn jemand sagt, ich brauche mal was zu Deutschland. Ja, aber die haben doch Bryson, was wollen die denn jetzt noch? Bryson hat aber mehr über Amerika und England. Ja, aber sind ja auch trotzdem Reisen. Ja, aber Ahnung. Wir haben uns dann geeinigt und denen in die Reise gegeben. Okay, also wenn jetzt jemand so ganz ewig nichts gelesen hat, dann ist natürlich eine Herausforderung. Mhm. Genauso wenn ein 40-jähriger Vater kommt und sagt, mein 20-jähriger Sohn soll jetzt lesen. Was empfehlen Sie? Der hat noch nie ein Buch angefasst und das muss jetzt das Buch sein, was er nicht weglegt. Dann stehe ich immer kurz da und denke, Gott, was habe ich jetzt hier für eine Verantwortung? dann komme ich meist mit Schick. Es funktioniert. Schick funktioniert, ja. Und ich wollte gerade sagen, also ist zwar riesig, dick und groß, die barocke Trilogie von Neal Stephenson, das ist, glaube ich, ein Buch, das jeden einsaugt. Okay. Beziehungsweise drei Bücher, die jeden einsaugen. Das sind halt insgesamt 3000 Seiten, das muss man erstmal abkommen. Naja, aber da sagt dann der Vater meist, also muss erstmal was Dünnes sein. Mein Sohn liest ja gar nicht und da kann ich nicht gleich mit so einem dreibändigen Barockwerk. Ich weiß, den Stephenson, der hat eine riesen Fangemeinde, aber da würde ich nicht mit einsteigen, oder? Mit der barocken Trilogie kann man gut einsteigen, finde ich. Ja, okay. Also die anderen Sachen von ihm, die sind halt so wahnsinnig. Ich weiß nicht, hast du von dem schon mal irgendwas gelesen? Ich also die anderen Sachen von ihm, die spielen halt in einer Zukunft, so eine Blade Runner Zukunft ist es ungefähr. Okay. Und das, also ich habe für, wie hieß denn das eine von ihm? Ah, ich habe vergessen, wie es hieß. Ich habe 3 oder 4 Anläufe gebraucht, um überhaupt in diese Welt einzutauchen. Ja. Weil der schmeißt seine Leser einfach in eine Welt. So, da bist du jetzt. Und der erklärt doch überhaupt nicht, was in dieser Welt irgendwie los ist, was für Gesetze da gelten. Das muss man sich halt erarbeiten über das Buch. Und das ist echt sehr kompliziert. Also zum Einstieg sind diese barocke Trilogie wirklich noch das Angenehmste. Aber ich speichere das mal ab für ausgefallene Leser. Ja, das ist auch so ein Jungsbuch. Also ich glaube, Mädchen lesen das nicht so gerne. Ja, wir waren ja bei der Frage, was ich dann mache, wenn jemand jetzt was Bestimmtes sucht. Also ich hinterfrage schon erstmal so ein bisschen, was ist die Richtung? Soll es Amerika sein? Lieber deutscher Autor? Man muss ins Gespräch kommen. So wie ich mit dem Kunden im Gespräch bin, habe ich schon 3 Bücher im Kopf. Als du Buchhändlerin geworden bist, hast du gedacht, dass du irgendwann mal in so einem riesigen Laden stehen wirst? Nee. Ich habe auch als Verlagsbuchhändlerin angefangen. Was ist das? Das ist, wenn man in einem Verlag arbeitet und über Abendschule so die Ausbildung zur Buchhändlerin macht. Mhm. Also, und ich habe dann erstmal jahrelang im Verlag gearbeitet und mich tierisch gelangweilt, weil ich gemerkt habe, Büro, Schreibmaschine, das ist überhaupt gar nicht meins. Und bin auf vielen Umwegen hier gelandet. Und das war wirklich eine Nummer groß, aber ich habe gleich gemerkt, das ist es. Mhm. Und ich fand auch diese Nachtarbeitszeiten so unglaublich passend für mein Lebensgefühl. Weil ich gerne, ich bin so ein Nachtmensch. Ich kenne das. Also ich gehöre zu den Leuten, die sehr, sehr glücklich waren, als das hier dann aufgemacht wurde damals. Ich brauche früher erstmal 2 Tassen Kaffee, ehe ich überhaupt reden kann. Kenne ich. Was ist denn Besonderes dieses Jahr? Dieses, in was für Saisons unterteilt ihr das Jahr? Frühling. Eigentlich? Wir sagen Frühling jetzt erstmal. Die Sommerbücher kommen dann im Sommer. Aber jetzt aktuell im Gespräch, auch so durch die Leipziger Buchmesse, das sind die Frühlingsnovitäten. Was sind die Frühlingsnovitäten, die Verlage gerne vorne sehen würden und was sind die, die du gerne vorne sehen würdest? Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ja klar, wenn ich mir die Spiegel-Bestsellerliste angucke, weiß ich, wo die Unterschiede sind. Ich habe die jetzt nicht im Kopf. Ich auch nicht. Aber da steht garantiert ein John Grisham drauf oder eine Cecilia Ahern, die ganzen Bücher von der Jojo Moyes. Aber das sind so Sachen. Ich gucke da mal in so eine Jojo Moyes auch rein, weil ich empfehle ja auch gern Unterhaltung. Also ich bin da auch, also jetzt nicht so, dass ich sage, ich lese nur die coolen Bücher, die ich absolut mag. Ich gucke auch weiter. Aber wenn ich jetzt was empfehlen würde, sind es schon eher so spezielle Sachen. Also, ja, dann empfiehl doch mal spezielle Sachen. Also so mein Lieblingsbuch im Frühling. Ah, mein Lieblingsbuch im Frühling ist eine amerikanische Autorin Jamie Attenberg, die mit dem Roman Die Middlesteins eine Geschichte einer ganz typischen Vorort-Family in Chicago erzählt. Und da war es, glaube ich, wirklich so mit dem ersten Satz und auch den ersten Seiten. Ich dachte, ich bin in so einen Woody Allen-Film reingerutscht. Ja? Oder Royal Tenenbaums könnte ich hier noch als Anlehnung finden. Es geht um eine viel zu fette Mutter, das kann man wirklich auch Edie, fett 28 nennen. Kilo. Ja, da sie musste ihrer Tochter doch zu essen geben. Die kleine Edie Herzen, gar nicht so klein für ihre 5 Jahre. Der Mutter war das natürlich klar, wie konnte es ihr auch entgehen. Die ehemals pfirsichweichen Arme und Beine hatten sich zu etwas ausgewachsen, das schon nicht mehr zum Anbeißen war. Ja, da will man weiterlesen. Genau. Vor allem Edie, 28 Kilo, 5 Jahre. Ja, und die Kapitel sind dann weiter so überschrieben. Ich glaube, es geht auf 150 Kilo hoch. Alter. Und Richard hat irgendwann genug von seiner Frau, die er mal geliebt hat, trennt sich. Und die erwachsenen Kinder sind in Panik, werfen ihm das auch vor. Wie kannst du unsere kranke Mutter verlassen? Und kümmern sich jetzt um die. Die eine Tochter fängt an, vegan zu kochen. Die andere will mit ihr immer joggen. Das artet dann auch ziemlich aus. Edie findet eine neue Liebe, Richard auch. Man darf hier nicht zu viel verraten, weil es findet ein ganz kurioses, eigentlich ein tragisch schönes Ende. Und ich habe diese kleine Familie eben so sehr geliebt, wie ich die Royal Tenenbaums geliebt habe oder wie ich jeden Woody Allen-Film liebe. Ich hoffe, er entdeckt ihn irgendwann, dass wir da ihm. Das mal filmisch nochmal irgendwie schreib ihm, vielleicht macht das erleben ja. können. Ja. Obwohl, wahrscheinlich wird er das schon irgendwie mitgekriegt. Ich habe aber auch schon von männlichen Lesern gehört, das ist ein Frauenbuch, damit wollen sie nichts zu tun haben. Also ich habe tatsächlich das mal einem Freund empfohlen, der ist in der Hälfte ausgestiegen und meint, tut mir leid, Jacqueline, das ist ein Frauenbuch. Das woran erkennt man eigentlich Frauenbücher und Männerbücher? Ich habe ja eben auch gesagt, das ist ein Jungsbuch. Ja, ich wehre mich dagegen, weil es gibt viele männliche Figuren. Ich habe es von zwei Männern aus dem Schöffling Verlag ans Herz gelegt bekommen, die leuchtende Augen hatten, die Middlesteins, das wird das Kultbuch des Frühlings. Ich finde, es ist kein Frauenbuch und ich wehre mich auch gegen die diese Betitelung Frauen-Männer-Buch. Mhm. Ja, ich lese total gerne Bücher von männlichen Autoren, wo ich jetzt nicht sagen würde, das sind Männerbücher, weil Frauen können hier ganz viel lernen und ich würde auch behaupten, Männer können hier ganz viel lernen. Du sagst gerade, Frauen können hier ganz viel lernen. Wo können die denn ganz viel lernen? Also ich fand zum Beispiel den Protagonisten von Monte Cristo. Martin Suter, den kennt man von auch. Von dem Martin haben wir noch nie was Suter. Gelesen, aber dann vielleicht wirklich mal Monte Cristo lesen. Hier ist es tatsächlich die Hauptfigur, die mich irgendwie sofort in den Bann gezogen hat. Jonas Brandt ist ein Videojournalist. Das ist so eine bestimmte Richtung von Journalist, der aber hier in einen Fall reingezogen wird, wo es um Banken geht in der Schweiz. Er entdeckt durch Zufall 200 Frankenscheine, die beide die gleiche Seriennummer haben. Ja. Absolutes Unding, geht nicht. Er fängt an zu forschen, trifft auch einen anderen Journalisten, der schon aus der Branche rausgeflogen ist, weil er so ein bisschen querdenkend ist. Und Jonas Brandt und dieser querdenkende Journalist fangen an zu recherchieren und entdecken hier skandalträchtige Dinge, die ihr Leben bedrohen. Und ich fand das sehr zeitnah. Wir brauchen ja bloß mal in die Schweiz zu gucken, was da gerade so los ist. Und das hat ein Ende, was mich zutiefst erschüttert hat. Also wirklich erschüttert hat, weil der Jonas Brandt kommt an seine Grenzen als Journalist und... Was? Momo sitzt da hinten und fuchtelt rum und will es nicht hören. An der Stelle höre ich auch, noch lesen ich willst, verrate doch gar nichts. Ich verrate nie Enden. Ich hasse das, wenn Enden verraten werden. Ich habe ein Problem. Wann machen hier die Kassen zu? Um 12. Ah, wenn die Sendung zu Ende ist. Ja. Pech gehabt. Dann, ich meine, er war in aller Munde, der Michel Houellebecq. Ja. Ja. Ich gestehe, es war mein erster Houellebecq. Echt? Mein letzter war Ausweitung der Kampfzone. Ich glaube, das war sein erstes, oder? Genau, und den lese ich jetzt gerade. Ja. Ich hole jetzt gerade die frühen Houellebecqs nach. Ich habe entdeckt, das ist ein toller Autor. Mir gefällt die Sprache von dem unglaublich gut. Mir gefällt das Böse, das andere, dieses, wie der mit diesen Themen umgeht. Und in diesem Fall entwickelt er ja einen islamischen Staat. Wir sind im Frankreich des Jahres, glaube 2024, nahe Zukunft. Und alles geschieht ganz leise. Also plötzlich sind die Frauen verschleiert, tragen alle so lange T-Shirts oder Kleider bis zum Knie über den Jeans. Den Professoren an der Uni, wo auch hier der Protagonist arbeitet, wird angeboten, das dreifache Gehalt zu bekommen, wenn sie das Glaubensgebet sprechen und damit ja zum Islam konvertieren. Mehr ist es ja nicht. Und das Interessante ist, dass die Hauptfigur überlegt, ob es all dies tut, ob er einfach dieses Glaubensgebet spricht. Er findet es auch cool, er könnte drei Frauen heiraten. Ja. Er ist ein 50-jähriger Professor, der bei den Frauen jetzt nicht mehr so leicht landet wie mit 20. Ja. Ja. Aber wir haben ja alles, wofür Houellebecq, glaube ich, auch bekannt ist. Wir haben ja auch ein paar Szenen drin mit jungen Studentinnen. Aber er hat es eben nicht mehr so ganz einfach. Und darum überlegt er eben, dass das zum Beispiel ein Weg wäre, mehrere Frauen zu ehelichen. Aber es ist an keiner Stelle islamfeindlich. Es zeigt den Islam auch von der Weichen, von der Seite, wie der Islam ja eigentlich auch ist. Es ist eine friedliche Religion. Und was dort passiert ist mit Charlie Hebdo, hat sicher den Verkauf von Michel Houellebecq extrem angeschoben. Oh. Aber ich würde behaupten, dass wir ihn auch so in die Bestsellerliste gebracht hätten, weil es ist eine ganz interessante Fiktion einer nahen Zukunft. Ja? Und eine wirklich freundliche Auseinandersetzung mit Religion, auch von einem Autor, dem ich das echt nicht zugetraut hätte. Und das Letzte, was du mitgebracht hast? Ja, das ist ein ganz unauffälliges Buch, das jetzt nicht Bestseller verdächtig ist, mich aber fasziniert hat, weil es in der Branche spielt, über die es kaum Geschichten gibt. Bestatterbranche. Bestatterbranche. Mhm. Da haben wir ja auch diesen schönen Bestatterwagen. Ich finde alleine den Titel schon sehr schön. Man soll da ja nicht danach gehen, aber der ist schön. Applaus für Bronikowski. Mhm. Kai Weyand, junger Berliner Autor. Hat auch schon mehrere Bücher geschrieben, schon Preise auch bekommen, war auch beim Open Mic mit dabei. Und in dieser Geschichte erzählt er die Story eines jungen Mannes, der mit 13 von seinen Eltern verlassen wird. Die haben einen Lottogewinn und wandern nach Kanada aus. Ohne ihn? Ohne ihn. Er hat noch einen 18-jährigen Bruder, was ihn tierisch nervt, weil der ist jetzt für ihn verantwortlich. Ja. Und der 18-jährige Bruder ist Banker und will ihn auch in so eine... Mhm. Wohlgefällige Ausbildung irgendwie reinbringen. Der junge Mann, um den es hier geht, nennt sich von dem Moment an, wo die Eltern ihn verlassen, NC, No Canadian, weil er hasst Kanada. Und er heißt als Figur auch nur NC. Mhm. Und der trudelt so durchs Leben, ist von allem angenervt. Er ist mittlerweile 30 und gerät auf Umwegen in den Job eines Bestatters rein. Und er ist als Mensch ziemlich schräg, schrullig, durchgeknallt. Mhm. Und er hat extrem abartige Ideen dort in diesem Bestattungsunternehmen. Okay. Ja? Auch hier kann man wieder das Ende nicht verraten, was mit diesem NC am Ende passiert und vor allem, wer Bronikowski ist. Das erfahren wir erst auf, glaube ich, 2 Seiten vor dem Ende. Ja, toll. Jetzt muss ich mir hier Bücher kaufen. Kann ich dir meine Kreditkarte mitgeben und du wickelst das für mich? Ja. Also, das war ein Applaus für Bronikowski, falls ihr es mitschreiben wollt, die Listenschreiber unter euch. Unterwerfung von Michel Houellebecq, Martin Suter mit Monte Cristo, Jamie Attenberg mit Die Middlesteins und Safia Assedine mit Mein Vater ist Putzfrau. Und empfohlen wurden diese Bücher von der Dame, mit der ich eigentlich nur 10 Minuten sprechen wollte. Vielen Dank. Jacqueline Masuk war das. Du arbeitest jeden Tag in der Belletristik, das heißt, wenn man dich besuchen will, weil... Haupteingang links. In der Abteilung Belletristik. Wir werden uns das merken. Ich danke für deinen Besuch. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Und jetzt seid ihr aber wirklich mal dran. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Lass die Bücher, ich will die haben. Die trage ich gleich einfach raus, das merkt eh keiner. Was? Soll ich noch ein paar schönere Exemplare? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich lade euch ein, anzurufen und mir zu erzählen, was ich lesen soll, was ich lesen kann, also was eure Lieblingsbücher sind oder was für Bücher ihr empfehlen könnt. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht anrufen wollt und zufälligerweise gerade in Mitte unterwegs seid, vorbeikommen. Und zwar bei Dussmann. Da sitzen wir. Das ist das Kulturkaufhaus, also dieser riesige Buchladen in Mitte an der Friedrichstraße, also am S-Bahnhof Friedrichstraße. Da sitzen wir noch rum bis Mitternacht, weil nämlich Buchmesse ist, haben wir uns hier eingefunden. Jetzt überlege ich gerade, ob ich einfach noch 30 Sekunden lang quatsche und wir dann die Nachrichten machen oder ob ich jetzt noch mit irgendwem von euch rede. Nee, wir quatschen jetzt noch. Ich quatsche jetzt einfach mal. Momo, was sagst du denn? Was war die Frage? Die Frage war, quatsche ich jetzt noch 30 Sekunden lang und wir machen dann Nachrichten oder rede ich noch mit irgendwie, zum Beispiel Paul, der hier sitzt. Du könntest Paul schon mal Hallo sagen? Ich könnte Paul schon mal Hallo sagen. Aber es ist und dann mal, bleibt er da über die Nachrichten? Ich bin aber gerade auch sehr begeistert davon, dass wir nach 10 Jahren mal wieder zusammen miteinander. Die Stimme im Hörfunk erheben. Das ist doch auch nochmal was. Hallo Momo Faltelhauser. Hallo Holger Klein. Was machst du hier? Ja, ich betreue dich ein bisschen, halt dir Händchen, bring dir Wasser und schreib Namen auf, mit denen du musst halt betreut werden, so ist das im Alter. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir 30 Sekunden gequatscht, jetzt können wir dann eigentlich auch mal nach. Nachrichten machen. Ne? Mario, fahr ab! Fritz. Blue Moon. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich wüsste ganz gerne von euch, was ich lesen soll. Es ist nämlich Buchmesse in Leipzig und darum reden wir mal wieder über Bücher und das machen wir ausnahmsweise auch mal nicht aus dem Studio in Potsdam, sondern aus dem Buchladen in Berlin. Genau genommen sitzen wir im Dussmann auf der Friedrichstraße in Berlin-Mitte und es sind tatsächlich ein paar Leute vorbeigekommen. Hallo Leute, die ihr vorbeigekommen seid! Hallo! Immerhin, das klang sogar nach mehr als hier sitzen. Ein Mann guckt pikiert, weil ihn das dabei gestört hat, wie er in einem Buch blättert. Ihr könnt vorbeikommen, wenn ihr wollt, und die Frage beantworten, was ich lesen soll. Ihr könnt auch anrufen, wenn ihr wollt, und die Frage beantworten, was ich lesen soll. Und wir machen mal weiter mit einem Anrufer. Und zwar nehmen wir den Paul aus Lichtenberg. Hallo, Paul. Hallo. Paul, was soll ich lesen? Blackout von Marc Elsberg. Blackout von Marc Elsberg. Worum geht's da? Genau. Darum geht's es geht in dem Buch um einen Hacker, der feststellt, dass, also die Tatsache ist erstmal, dass in den gesamten Stromverteilerkästen in deinem Haus zum Beispiel solche Smart Meter eingebaut werden, also intelligente Stromzähler. Ja. Und der findet halt heraus, dass die gehackt wurden, beziehungsweise der Strom fällt aus und der stellt halt dann fest, dass die gehackt wurden. Und die Behörden reagieren zuerst nicht auf ihn, aber dann arbeitet er bei den Behörden als Mitarbeiter. Was übrigens sehr, sehr lustig ist, ist, alle Leute hier vor Ort können nur mein Gequatsch hören. Dich hören die nicht, weil wir nämlich vergessen haben, hier Lautsprecher hinzustellen. Das heißt, die sind irgendwie gerade total frustriert. Aber hey, was soll's, ne? Alle ihre Radios anmachen. Ich hab das richtig verstanden. Er findet raus, dass die Smart Meter alle gehackt sind und nimmt dann einen Job beim Elektrizitätswerk an, oder wie das in der Zukunft heißt. Es ist heutzutage, also ist das auch ein sehr realistisches Buch. Ja. Und er arbeitet dann halt bei Europol, und aber zuerst, nachdem er über Bekannte, die bei der EU arbeiten und so irgendwie die dazu bringt, dass die dann auf ihn hören, weil das ist erstmal schwierig, weil alle ihn für nicht glaubwürdig halten und ja. Wie glaubwürdig findest du denn das Buch? Also, weil eigentlich ist es doch eher unglaubwürdig, dass wenn jemand rausfindet, dass irgendwo so ein Stromzähler gehackt ist und der das an die große Glocke hängen will, dass ihm nicht geglaubt wird. Du meinst, es ist unglaubwürdig? Ja, oder? Also ich denke mir, also naja, wenn ja jemand so bei der Polizei kommt und sagt so, hey, ich weiß, diese Stromzähler wurden hier gehackt, da ist ein Fehlercode. Ich weiß nicht, ob die Leute einen dann für glauben würden. Also, na, aber man kann das doch in der Regel nachweisen. Also zumindest die Hacker, die ich kenne, die können in der Regel nachweisen, dass was gehackt ist, wenn die behaupten, dass es gehackt sei. Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Naja. Jetzt habe ich das Buch madig gemacht, ne? Nein, also ich okay. Weiß nicht, es muss ja auch ein bisschen spannend sein. Es muss jetzt ja auch nicht alles hundertprozentig realistisch sein, aber Also ich halte das jetzt schon für realistisch, dass einem das erstmal nicht geglaubt wird. Also, oder dass die jeweiligen Leute das irgendwie so nicht wahrhaben wollen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, klar. Nee, ist ja auch sehr komfortabel. Ne? Ist ja ein bisschen wie das ganze Ding mit Edward Snowden, was wir zuletzt erlebt haben. Das wollen die Leute ja auch alle nicht wahrhaben. Ne? Also ich finde, der hat halt einmal belegt, dass wir alle immer überwacht werden, und zwar den ganzen Tag und überall. Aber keiner will es hören, was irgendwie, ja, passt dann schon ganz gut hin. Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil es mir ein Freund empfohlen hat, und der hat eine Rezension für die Schülerzeitung drüber geschrieben, und sein Vater arbeitet bei einer Stromversorgungsfirma. Ah, hast du mit dem mal darüber geredet? Über das Buch? Nee, nur kurz. Na, vor allen Dingen über Smart Meter. Also weil Smart Meter, also diese sogenannten intelligenten Stromzähler, sind halt genau der Angriffsvektor, den du haben willst, um in jeden einzelnen Privathaushalt zu kommen. Also es ist halt gar nicht so weit hergeholt. Also genauso würde ich es machen. Regelt dieser, ist es jetzt dieses von diesem Smart Home, was dann so regelt, dass die Waschmaschine dann nachts angeht, weil da der Strombeleger ist, oder ist es? Genau, das ist zumindest ist das die oder eine der Ausbaustufen dieser ganzen Geschichte. Also Smart Meter guckt halt, wann verbrauchst du viel Strom, wann verbrauchst du wenig Strom, und versucht das irgendwie so zu regeln, dass du nicht Spannungsspitzen erzeugst und die Kraftwerke alle heiß laufen, sondern dass du halt eine über den Tag gesehen eine Gleichverteilung oder einen konstanten Stromverbrauch in deiner Wohnung hast. Und dazu muss natürlich jedes Gerät, jeder Raum, jede Lampe überwacht werden. So, wenn man das sowieso schon hat, kann man ja gleich die Wohnung mit überwachen. Finde ich schon ganz spannend. Aber das wurde ja irgendwie schon gehackt, also diese Kraftwerke jedenfalls. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie dieser Virus heißt, aber... Stuxnet war das, ne? Genau, genau. Mhm. Also dafür, deswegen ist das Buch aus. Ja, das würde ich an deiner Stelle echt mal machen. Ich würde echt mal den Vater von deinem Kumpel so einfach mal paranoid quatschen, weil wenn der sagt, nee, sowas würden wir nie tun, dann kannst du halt sagen, ja, würde ich auch sagen, wenn ich sowas täte. Ne, der ist da von der, in der IT-Abteilung von dieser Firma. Und das ist ja noch geiler. Ich weiß auch nicht, ich könnte dir mal fragen. Ja. Also den Spaß würde ich mir an deiner Stelle gönnen. Wie soll ich den denn fragen, was meinst du? Ja, weiß ich nicht, sagst du einfach hier, ich habe da in dem Buch gelesen, wie sichert ihr denn eigentlich eure Smart Meter ab? Wäre mal interessant, wie verschlüsselt ihr denn da eigentlich? Das darf ich dir leider nicht sagen. Bestimmt, ja, oder so. Also gar nicht, ne? Weil wenn es eine ordentliche Krypto wäre, dann würde er sagen, was für eine Krypto da drauf ist. Na, also es ist halt so, dass diese, in dem Buch steht halt auch, dass diese Software, die dafür notwendig ist, für diese Smart Meter, dass die auch irgendwie im Internet verfügbar ist und dass die Hersteller auch ihre Baupläne ins Internet stellen. Hm. Und dass es deswegen auch nicht so sicher ist. Aber ich weiß nicht, die sind, glaube ich, noch, sind die schon irgendwo eingebaut? Man könnte die ja auch nur hacken, wenn die so großflächig eingebaut werden. Ne? Das lohnt sich halt erst, wenn die Dinger großflächig eingebaut sind. Was piept denn hier? Sicherheitssperre. Irgendwas piept hier, genau. Paul, wir schreiben auf die Liste Blackout von Marc Elsberg. Vielen Dank für deinen Anruf und schönes Wochenende. Ja, viele Grüße an die Leute, die noch bei diesem Laden sind. Ja, ich soll euch alle schön grüßen. Grüß zurück. Grüß zurück. Tschüss, Paul. Tschüssi. So, und jetzt habe ich hier vor Ort jemanden, der vorbeigekommen ist. Das ist der Paul aus Lichtenberg. Hallo, Paul aus Lichtenberg. Hallo, Holgi. Kennst du Paul aus Lichtenberg? Nee, ich kenne Paul aus Lichtenberg nicht. Er ist ein paar Jahre jünger als du auch. Ja, ja. Paul aus Lichtenberg, was für ein Buch hast du dabei? Ich habe hier Brave New World oder auf Deutsch Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Das liest du, weil du es in der Schule lesen musst? Nein, das muss ich nicht in der Schule lesen. Ich weiß, das ist so ein Reklambuch, das sieht man gerne mal. Ja, das ist halt vor allen Dingen so ein Schulstandard, ne? Ja, an sich schon. Aber ich bin halt dazu gekommen, ich bin halt genau der Fall wie, wie hieß sie, Jacqueline, ja. Eben erwähnt hatte, 20 Jahre, noch nicht ein Buch angefangen. Echt? Davor, ja. Warum nicht? Genau. Ich weiß nicht, irgendwie war mir es immer zu anstrengend irgendwie. Was hast denn du, also was für einen Medienkonsum hast du denn sonst Ich habe damals sehr viel ferngesehen, Radio gehört so gut wie gar nicht, auch heute übrigens nicht, ich höre nur ab und zu den Blue Moon. Dankeschön. ansonsten Videospiele gespielt. Ja. Ja, also. Was ist dann passiert, als du 20 wurdest? Oder sagen wir, wann bist du auf den Pfad der Tugend gelangt? Ich habe neue Leute kennengelernt da bin ich durch einen Freund halt auf die Dunkle Turmsaga von Stephen King gestoßen. Mhm. Das ist erstmal so eine siebenbändige Romanreihe. Und das habe ich mir dann einfach mal komplett zu Gemüte geführt. Aber warum? Du hast noch nie gelesen? Hast du gesagt, oh ja, komm, dann jetzt direkt mal volle Möhre. Okay. Also er hat mir eine bestimmte Stelle aus dem Buch beschrieben oder aus dem ersten Band beschrieben. Und das hat mich enorm fasziniert. Wie soll ich sagen? Also soll ich mal beschreiben, worum es im Dunklen Turm bitte, geht? Bitte, ja. Es ist Stephen King. Stephen King ist Stephen ja immer King. Das Böse. Das fällt Böse. Über eine Kleinstadt her. Und die Kleinstadt wird dann von einer Jungfrau gerettet. Das ist so mein Bild von Stephen King. Wahrscheinlich ist es falsch. Ja, genau das ist eigentlich auch so das allgemeine Bild von Stephen King. Aber der Dunkle Turm ist halt genau anders. Das ist eine Fantasy-Saga. Ja. Und da geht es um einen Revolvermann namens Roland und es fängt damit an, dass er durch die Wüste streift auf der Suche nach dem Dunklen Turm. Und der Dunkle Turm ist so ein halb weltliches, halb spirituelles Gebäude. Also man weiß es nicht genau, was es eigentlich ist von Beginn an. Und das ist der Punkt, an dem alle Welten, alle Dimensionen zusammenlaufen. Mhm. So kann man es, denke ich, sagen. Ja, und das hat mich irgendwie direkt geschnappt. Warum? Hast du auch ähnliche Spiele gezockt? Oder? Nö, nicht unbedingt. Aber ich fand so diese Viele-Welten-Theorie schon immer sehr interessant. Und das hat mich da... Also ich kann ja mal die Stelle beschreiben, die mir mein Freund damals beschrieben hat. Und zwar wurde der Revolvermann hat sich plötzlich von der Erde entfernt, immer weiter entfernt, also in so einer Art Traumzustand, bis die Erde nur noch ein winziger Punkt war. Dann hat er sich weiter entfernt von den anderen Planeten, von der Sonne, immer weiter, bis das gesamte Universum nur noch ein Punkt war. Und als auch das dann komplett verschwunden war, hat er plötzlich an eine Wand gestoßen, hat diese Wand durchbrochen, hat sich umgeschaut. Es war hell. Er war auf einem riesigen Rosenfeld. Und inmitten dieses Rosenfeldes stand der dunkle Turm. Und ich weiß... Also für mich wäre das nix. Ja, keine Ahnung. Also mich hat's total fasziniert. Hast du in den Büchern dann auch das gefunden, was du darin gesucht hast, nachdem du diesen Ausschnitt gehört hast? Ja, auf jeden Fall. Also es war sehr mysteriös, mit vielen Story-Twists verbunden und auf jeden Fall mystisch. Ja. Und das hat dich dann tatsächlich am Buch gehalten. Also genau, das hat mich an dieser siebenbändigen Reihe gehalten. Überhaupt am Buch, also am Lesen. Ja, genau, gehalten. Das hat mich an der Was hast du danach gelesen? Was war das Erste, was ich danach gelesen habe? Ich wusste danach erstmal nicht wirklich, okay, wie geht's jetzt weiter? Was soll ich jetzt als nächstes lesen? Das klingt lesen? Vor allen Dingen auch so spektakulär. Das muss auch erstmal irgendwie... Ja. übertroffen werden oder sowas. Ja, ich wusste nur, ich will jetzt irgendwas komplett anderes lesen. Ja. Ich wusste nur nicht, wo ich anfangen soll. Und deshalb habe ich, also ich war auch komplett überfordert von der ganzen Vielfalt an Büchern, die es ja gibt, weshalb wir die ja diese... große Katastrophe eigentlich. Ja, genau. Und das große Glück. Und ich habe mich... Was ich dann gemacht habe, war, ich habe mich einfach mal ans Reklamregal gestellt, denn da hat man eine relativ begrenzte Auswahl an Büchern. Und sie sind nicht so teuer. Sie sind nicht so teuer und es sind vor allem Titel, die eigentlich fast jedem was sagen oder irgendwas ist immer dabei. Ja, die zu so einem Literaturkanon gehören. Ja, genau. Irgendwer hat schon mal Goethe gelesen oder jeder hat schon mal irgendwas von Goethe gelesen. Oder irgendwie so. Ja, richtig. Und naja, zumindest in der Schule mal ein Gedicht. Ja. Also. Und das war dann wieder in diesem Reklamheft. Ja, genau. Und da bin ich dann hängen geblieben und hab als erstes auch durch deinen Podcast mit Alexander Trobor Dostojewski angefangen. Du hast mit Dostojewski angefangen? Also ich habe mit Dostojewski weitergemacht. Respekt. Ja. Ja. Das hat mich auch, also ich habe Der Spieler gelesen von Dostojewski. Das hat mich auch sehr fasziniert, also einfach die Darstellung der Sucht, also der Spielsucht in diesem Spiel und auch Dostojewskis Stil mochte ich total. Also es war kurz, prägnant, kam auf den Punkt und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wie bist du dann zu Brave New World gekommen? Oder wie suchst du denn dann überhaupt Bücher aus? Also du hast ja vom Reklamregal gestanden und hast gesagt, Dostojewski. Du hast den Dostojewski, so wirst du das ja nicht gemacht haben, oder? Ja, also ich hab auf jeden Fall in die ersten paar Zeilen rein gelesen. Also ich lese immer in die ersten Zeilen rein, ob mir der Stil überhaupt gefällt. Und ja, das war bei Dostojewski der Fall. Ich mochte dieses kurz prägnante. Ich mochte vor allem die verrückten Monologe, die Hauptcharaktere manchmal von sich geben, die dann wiederum so komplett ausschweifend sind und sehr abgedreht, möchte ich sagen. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, wie genau ich zu Brave New World gekommen bin. Also ich habe eben die ersten paar Sätze gelesen. Ich weiß nicht, willst du die mal vorlesen? Du kannst gut vorlesen. Das ist sehr klein geschrieben. Ja, und das ist auf Englisch. A squat grey building of only 34 stories. Over the main entrance the words Central London Hatchery and Conditioning Center and in a shield the World State's motto Community, Identity, Stability. Mhm. Ja. Das hat dich geflasht? Ja, stimmt, das flasht einen, ne? Ja. Worum geht's in Brave New World? Ich hab's ehrlich nie gelesen. Und warum liest du es überhaupt auf Englisch? Was soll denn das? Ich lese es auf Englisch, weil deutsche Übersetzungen ganz gerne mal, wie ich finde, den Stil eines Autors verfälschen können. Oder zumindest glaube ich das. Ich hätte Dostojewski auch gerne auch auf Russisch gelesen, aber ich kann kein Russisch. Du lernst es halt schnell. Ja, genau, mal eben. Und Brave New World. In Brave New World geht es eben darum, das spielt in einer alternativen oder in einer Zukunft, in der Menschen nicht mehr geboren werden, sondern in Fabriken produziert. Also quasi in Flaschen produziert mit Fruchtwasserersatz und Nährstoffzufuhr. Und dabei werden sie eben in Kasten eingeteilt. Das auch nicht nur einfach so, hier, du gehst in Kaste A, du gehst in Kaste B. Also die Kasten sind halt nach den griechischen Buchstaben, Alphabet, Gamma und so weiter. Sondern auch physisch. Sprich, denen wird Alkohol ins Fruchtwasser getan und dann kommen dabei verkrüppelte Epsilon-Menschen raus, die dann letztendlich nur gut sind für einfachste Arbeiten. Und ja, das Ziel dieser Gesellschaft ist es eigentlich einfach nur, die Menschen, also so habe ich das aufgenommen, die Menschheit eben am Leben zu halten und gesund wie möglich zu halten. Die Gesellschaft wird auch enorm kontrolliert. Also, warum wird das mit der Gesellschaft gemacht? Oder wer kontrolliert die? Also was für eine Staatsform ist das, in der wir da... Die Welt ist letztendlich in 5 verschiedene Zonen. Also wir befinden uns jetzt in Europa, in London. Die Welt ist in 5 verschiedene Zonen unterteilt, die von 5 World Controllers kontrolliert wird. Und die stehen eben an der Spitze, woher die kommen, wer die gewählt hat oder was auch immer, wie die zustande gekommen sind. Was die Macht legitimiert, ja. Ja, genau. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das, also ich bin noch nicht ganz durch. Okay. Ich weiß auch nicht. Es kann also auch sein, dass du es nie rausfindest, sondern. Das kann auch sein, ja. Mhm. Und ja, von diesen Leuten wird eben die Welt kontrolliert. Kannst du so gut Englisch oder hast du so viel Ehrgeiz, dann die ganze Zeit noch ein Lexikon daneben liegen zu haben? Also ich verstehe recht gut Englisch, also ich verstehe deutlich besser Englisch, als dass ich Englisch spreche. Ja, geht uns ja allen so. Ja, und die Reklambücher haben dann natürlich den großen Vorteil, dass sie Vokabelhilfen mit dabei haben. Und ja, dann geht das eigentlich ganz gut. Also ich habe eigentlich kaum ein Bedürfnis, mal in Lexikon zu gucken. Und wenn doch, dann zücke ich eben Smartphone und gucke. Achso, das sind da unten die Fußnoten, sind die Vokabelhilfen. Momo sagte gerade, ich soll dir den letzten Satz vorlesen. Nein! Hast du den letzten Satz schon gelesen? Nein, habe ich nicht. Ich bin nicht einer dieser Menschen, der sich das Ende zuerst durchliest. Ich finde den letzten Satz nicht. Ich bin nicht in der Lage, in einem Buch... Darf ich mir die Ohren zuhalten? Das ist, du wirst damit nichts anfangen können. Der letzte Satz lautet South, Southwest, South, Southeast, East. Ah. Schwein gehabt. Oder kannst du damit jetzt was anfangen und es ist ganz furchtbar? Nein, ich kann damit nichts anfangen. Aber das Lustige ist, ich habe mir vom Dunklen Turm, als ich im letzten Band angekommen war, da hatte ich mir den letzten Satz durchgelesen und damit konnte ich schrecklicherweise tatsächlich was anfangen. Das will man nicht. Ja, ja. Aber es hat mich auch doch am Lesen gehalten, weil ich wissen wollte, wie es dann dazu kam. Ich werde jetzt auch nichts weiter sagen. Paul, vielen Dank für deinen Besuch und vielen Dank für deinen Tipp. Immer gerne. Okay. Ja. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline und ihr seid eingeladen anzurufen und eure Buchtipps zum Besten zu geben, also mir die Frage zu beantworten, was soll ich lesen? Und wenn ihr nicht anrufen wollt oder könnt und zufälligerweise in und um Berlin-Mitte unterwegs seid, wir sitzen noch bis Mitternacht im Kulturkaufhaus Dussmann, weil wir uns gedacht haben, wenn wir schon über Bücher reden, weil Buchmesse ist, können wir uns ja auch in einen Buchladen setzen, um über Bücher zu sprechen. Wir telefonieren weiter und wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt Media am Telefon. Hallo Media. Hallo. Media, was soll ich lesen? Ich weiß nicht, ob du es unbedingt lesen sollst, aber ich lese es zumindest momentan. Das wäre Die Eleganz des Igels von Mireille Bartoli. Ich habe dich gerade leider nicht verstanden, weil der Kollege gerade versehentlich deinen Lautstärkeregler komplett runtergedreht hat. Ach, sag nochmal, was liest du gerade? Dann sage ich das jetzt nochmal exakt genauso. Genauso, bitte. Ich lese momentan Mireille Barberis Die Eleganz des Igels. Noch nie gehört, weder Autorin noch Titel. Ja, ich hatte auch vorher nicht davon gehört, bis ich gelesen habe, was Sinn macht. Aber naja, zumindest ist das schon 2006 erschienen, wie ich jetzt gerade mal nachgeguckt habe. Ich habe es aber eher aus quasi diesem von dir schon beschriebenen Durst nach ein bisschen irgendwie japanisch und komisch und nicht ganz Realität und so ein Zwischending quasi aus dem Buchregal gefischt, da ich bisher nur von Männern, die keine Frauen haben, gelesen haben von Murakami. Und irgendwie war ich dann plötzlich so auf, boah, alte japanische Männer müssen total interessant sein. Und dann habe ich den Klappentext gelesen. Und es geht in der Geschichte um eine 12-Jährige, die entschlossen hat, Selbstmord zu begehen. Mhm. Um eine die 50-Jährige alte Dame namens René, die ja eigentlich sehr gebildet ist und quasi das ist, was man bildungsbürgertümlich nennen will, sich aber quasi in den Hochhaussiedlungen von Paris mit, in Anführungszeichen, den Armen abgibt. Und als Bindeglied zwischen diesen beiden Personen taucht dann plötzlich ein mysteriöser Japaner auf, der die beiden bekannt macht. Und das Ganze ist ganz schön merkwürdig und gleichzeitig sehr witzig. Und es hat so ein bisschen diesen, also Mireille Barberis ist Französin. Mhm. Und es hat halt so ein bisschen diesen französischen Charme einfach. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich weiß nicht, wenn man so Filme wie Die fabelhafte Welt der Amelie oder, oh Gott, wie heißt das nochmal, das mit so einer Traumkarte, Die Karte meiner Träume, meinst du? Ja, genau. Ja. Wenn man sowas mag, dann kann man das auch durchaus witzig finden. Es ist nicht das, was ich gesucht habe, als ich Murakami-Durst löschen wollte. Ja. Aber bisher gefällt es mir total gut, vor allen Dingen, weil mich diese kleine 12-Jährige total aufregt und gleichzeitig aber auch erregt bzw. berührt, weil sie mich an mich selbst erinnert, so an dem Alter, weil... Du warst ein zum Selbstmord entschlossener Teenager? Ich lese gerade den Klappentext. Nicht wirklich, aber ich war ein, und ich glaube, wir alle waren Teenager, die sich zutiefst missverstanden gefühlt haben und dachten, sie würden ja schon alles total durchschaut haben und wissen, wie das Leben läuft. Und da man können ja schon alles weiß, wissen, wie das alles Leben leicht läuft, reizbar. Ja, nein. Das Ding war ja mit mir, ich war im Kopf dauergereizt, aber ich habe nach außen hin sehr gut die Muster-Teenagerin abgeben können. So, ja, cool, shoppen, Und ich bin gar nicht schlauer als du, mäßiges Denken. Und man war ja wirklich nicht schlauer als die anderen, aber man dachte in dem Moment, ach, ich bin über allem und weiß, wie alles läuft, ja. Und sie ist eben hochbegabt, würde man glaube ich sagen, oder hat einfach einen sehr hohen IQ und bringt dann in ihren tiefgründigen Gedanken, sie hat ein Tagebuch angelegt vor ihrem Selbstmord, der ungefähr so aussehen soll, dass sie die Wohnung anzündet, während ihre Familie nicht da ist, sich selber mit monatelang von der Mutter gehorteten, geklauten Schlaftabletten umbringt. Und das Wohnungsanzünden begründet sie dann auch nochmal total tiefgründig und sowieso, dass es ja darum geht, die materialistischen Werte bla bla bla auszulöschen. Dass also, Kinder halt so reden, ne? Ja. Ja. Und ja, sie hat dann so tiefgründige Gedanken, mit denen sie ihre Tagebucheinträge einleitet, wie zum Beispiel das Leben von allen, dieser Militärdienst. Hört sich jetzt nicht nach einem vollständigen Satz an, liegt daran, dass sie so eine kleine Japan-Neigung hat und ihre tiefgründigen Gedanken zuerst mal in Haikus festhält. Mhm. Daraus ergibt sich dann auch, warum sie sich relativ schnell mit diesem fremden alten Japaner anfreundet, weil sie halt total fasziniert davon ist. Und die alte Dame wiederum freundet sich mit ihm an, weil sie sich ihm öffnen kann, was eben ihre, sage ich mal, Bildung und ihr Kulturverständnis angeht, da sie eben im Umgang mit den Menschen im Alltag, sage ich mal, einfachere Sprache benutzt und sich einfach sehr zurückgezogen hat. Und ihre Katze zum Beispiel nennt sie nur Leo, dabei ist sie benannt nach Leopold Tolstoi. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch und ich kann es Leuten empfehlen, die sich mit dem Alltag beschäftigen wollen, wenn sie manchmal denken, sie wären verrückt, weil ihr Alltag so ab und an ins Surreale abrutscht. Mhm. Denn das Buch ist sehr beruhigend in dieser Hinsicht, denn das zeigt mir so, okay, diese Momente haben auch andere und ich bin nicht vollkommen irre im Kopf. Ja, es gibt Leute, die sind mindestens genauso bescheuert wie man selbst und die schreiben Bücher. Genau, und das ist dann, das finde ich total nett von diesen Menschen, weil ich habe so oft am Tag Gedanken, die eins zu eins in Büchern wieder auftauchen könnten, wo ich sagen könnte, okay, jetzt denke ich sogar schon, wie diese Person schreibt. Creepy. Mhm. Aber wann kommt man schon dazu, sich ernsthaft hinzusetzen und all die tollen Dinge, die man denkt oder in Haikus zu gießen, Dinge, ja, einfach festzuhalten? Und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Autoren dieser Welt bedanken, dass sie das für uns tun. Ja. Ich habe einen tiefgründigen Gedanken gefunden. Also ich habe das Buch hier liegen, Die Eleganz des Igels von Muriel Barbery. Ja. Tiefgründige Gedanke Nummer 12. Lautet, diesmal eine Frage zum Schicksal, schon früh auf die Stirne geschrieben, bei den einen und nicht bei den anderen. Denk ja da mal drüber nach. Denk da mal drüber nach, Holger. Ja, ich würde ja gerne, aber irgendwie gelingt es mir gerade nicht. Das könnte daran liegen, dass ich hier von strukturellen Imponderabilien umgeben bin, weil ich nicht in einem Hörfunkstudio sitze und einfach in Ruhe strukturelle Imponderabilien. Ich habe das tatsächlich gerade gesagt, ne? Ja. Bevor ich jetzt hier noch weiter geschüttelt werde, eine Frage noch, ich habe eben das nicht ganz verstanden, wie bist du überhaupt auf dieses Buch gestoßen? Ich hatte von Männern, die keine Frauen haben, gelesen, mhm, von Murakami, und wie gesagt, habe ich dann einfach so, wie das so ist, es gibt zu viel Internet und zu wenig Zeit, mich irgendwie stundenlang auf irgendwelchen Seiten rumgeschlagen, irgendwie was zu finden, was sich so anhört, als würde es irgendwas mit Japaner und merkwürdig und Realität in abgleitend, mhm, sein. Und da in diesem Buch ein alter Japaner drin vorkommt und das Ganze irgendwie merkwürdig ist, dachte, okay, ich mir so, jetzt machen wir falsch mit. Alles klar. Ja Mensch, Bedia, vielen Dank für deinen Anruf und schönes Wochenende. Danke fürs Sprechen lassen und dir auch und allen anderen auch. Danke, tschüss. Und jetzt sagt euch der halbautomatische Ansager, wie diese Sendung heißt. Fritz. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Hallo, Buchladen. Hallo. Hallo. So, wir sitzen im Buchladen, ist nämlich Leipziger Buchmesse, da haben wir gedacht, wenn wir schon über Bücher reden, was wir ja gerne machen, wenn Buchmesse ist, können wir das ja auch ausnahmsweise mal aus dem Buchladen machen. In Berlin-Mitte, da gibt es einen Buchladen, der bis Mitternacht auf hat, also die haben jetzt nicht extra für uns auf, oder haben die extra für uns aufgemacht? Nee, ne? Die haben also nicht extra für uns aufgemacht, sondern hier kannst du halt bis Mitternacht Bücher kaufen gehen. Ich kenne Menschen, die ruiniert das, also ich kenne wirklich Menschen, die hat die Eröffnung dieses Geschäfts, ich glaube, die haben von Anfang an immer bis 22 Uhr aufgehabt, die hat die Eröffnung dieses Geschäfts wirklich an den Rand des Ruins getrieben, weil man kann jetzt nach der Arbeit nochmal Bücher kaufen gehen. Und wenn du kein Buch findest, kaufst du halt eine Schallplatte oder CD oder was auch immer heutzutage so verkauft wird an junge Menschen, die Musik hören wollen, in so Läden. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Da laden wir euch ein, anzurufen, um über Bücher zu reden, beziehungsweise eure Buchtipps zum Besten zu geben oder halt hier bei Dussmann vorbeizukommen. Bei Dussmann vorbeikommen ist insofern ein bisschen doof, weil wenn ihr hier sitzt, könnt ihr gar nicht hören, was im Radio erzählt wird. Also ihr hört, wenn ihr hier sitzt, hört ihr nur, was ich rede. Und gelegentlich mal das, was meine Gäste reden, die hier vor Ort sind. So zum Beispiel der Daniel, dem ich jetzt mal das Mikrofon reiche. Hallo Daniel. Hi. Oh, ich lese, du kommst aus Mitte. Du wohnst hier um die Ecke? So in etwa, ja. Ach, cool. Ist das, und vermutlich liest du gerne, sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen. Richtig. Ist das dann sowas Ähnliches wie dein zweites Wohnzimmer hier? Nein. Das nicht. Ich bin recht selten hier, muss ich sagen. Warum? Ich habe ein paar Läden, die sind näher bei mir. Ah. Und oder ich bestelle über Amazon. Echt? Geht meistens auch bequemer. Ja, obwohl es irgendwie auch nicht schneller ist. Ja. Ja, aber und du hast keinen Buchhändler. Also ich bin auch so ein Amazon-Besteller. Und ich war jetzt aber eben von Jacqueline so geflasht, dass ich mir dachte, vielleicht sollte ich vielleicht öfter einfach mal hier hingehen und die anquatschen, die hier arbeiten, weil die haben vielleicht doch mehr Ahnung, als einfach nur so sprechende Wegweiser zu sein wie im Elektrodiscounter oder irgendwie sowas. Was hast du für ein Buch mitgebracht? Ich habe Der jüdische Patient mitgebracht von Oliver Polak. Oliver Polak ist dieser, das ist so ein Stand-Up-Comedian. Das ist ein Stand-Up-Comedian, genau. Genau, das ist ein Stand-Up-Comedian, der ist Jude und sagt immer, sie müssen jetzt nicht lachen, nur weil ich Jude bin. Also ja, genau. Sie brauchen jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, super. Ja, er kommt auf die Bühne und sagt so, ich habe Burnout. Achso, darf ich als Jude überhaupt das sagen? Und so eine Sache, ja. Und dann sitzen alle da und trauen sich nicht zu lachen, ne? Genau. Davon erzählt er auch ein bisschen im Buch. Ja. Aber eigentlich geht es um was anderes. Es geht darum, dass er depressiv ist. Ja. Fängt also auch mal schon an. Ist er wirklich depressiv? Also ist es eine Autobiografie oder genau. Was ist das? Genau. Ich weiß nicht, wie viel wirklich wahr ist, aber es ist tatsächlich autobiografisch. Mhm. Er war für eine Zeit auch in der Psychiatrie. Mhm. Darum geht es auch generell im Buch. Ja, es geht darum, dass er schon seit Jahren irgendwie depressiv ist und jetzt kommt er endlich zu dem Punkt, wo er halt nicht mehr kann. Ist überhaupt nicht mehr kann. Das Leben funktioniert gar nicht mehr und er geht zu seinem Arzt und der Arzt schickt ihn in die Klinik. Mhm. Wie lange ist er dann in der Klinik? Der ist, glaube ich, 6 oder 8 Wochen da dann. Ach, das geht ja noch. Genau. Also ich habe einen Freund von mir, war über ein Jahr in der Klinik, weil er depressiv geworden ist. Und dann? Also gibt es irgendwie eine Geschichte, die sich durch das Buch entwickelt? Oder genau, ist das, also es gibt tatsächlich noch viele Quergeschichten. Er kommt natürlich auf seine Familiengeschichte zu sprechen. Sein Vater hat selber auch den Holocaust überlebt, hat dann nach dem Holocaust, also nach dem Zweiten Weltkrieg, seine Schwester getroffen und die erzählt ihm dann, der Rest von mir ist tot. Ja. Ja, und so eine Schicksale. Und was ich sehr spannend fand, war, dass Oliver Polak als Jude hier in Deutschland halt davon berichtet, wie immer noch hier auch der Antisemitismus für ihn so sehr recht spürbar ist. Ja. Was so gar nicht meiner Realitätswahrnehmung sozusagen so. Ja klar, wenn du selber kein Jude bist, dann kriegst du es halt nicht ab. Ne? Du kannst dir halt mal einen Spaß gönnen. Was heißt Spaß? Ist es ja dann letztlich auch nicht. Du kannst dir eine Kippa kaufen. Das ist die Kopfbedeckung der Juden, so ein kleines Hütchen. Das aufsetzen und damit mal durch Berlin laufen. Das ist echt krass. Also du musst dann wirklich aufpassen, dass du keins auf die Fresse kriegst, je nachdem, in welchem Bezirk du rumläufst. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Ja, und das war mir so richtig bewusst und das war auch sehr spannend. Also auch die Kleinstadt, aus der er kommt, da sind wir alle sehr, sehr aggressiv und auch feindselig seiner Familie gegenüber. Berichtet auch so, wie er dann bei seinem Vater zu Weihnachten ist, die laden die Familie ein und dann kommen auch ein paar Nachbarn und denen erzählen dann, ja, sie waren erst kürzlich in Israel, ist ja schlimm, was die Juden da alles anrichten und so. Und das ist natürlich dann totaler Also Israel-Kritik, Pseudo-Israel-Kritik, die eigentlich Antisemitismus ist. Genau, und dann aber vor dem Vater, der halt selber den Holocaust überlebt hat. Ja. Also das so zu drehen. Das ist schon heftig. Ist wie kommst du darauf, ein Buch von ihm zu lesen? Hast du ihn nur auf der Bühne gesehen? Ich habe den im Internet ein paar Mal gesehen, Sachen, die er gemacht hat. Dann habe ich ihn in einer Fernsehsendung gesehen. Mhm. Da kam er vorbei, hatte kurz sein Buch vorgestellt. Und da war ich dann halt drauf gespannt. Macht diese Erkenntnis, dass wir in einem Land leben, in dem der Antisemitismus immer noch so groß ist, führt das zu irgendeiner Verhaltensänderung bei dir? Kannst du das schon beurteilen? Ich kann es halt schwer beobachten. Ich glaube, ich achte ein bisschen mehr darauf, was jetzt Leute sagen. Ja. So, ich versuche irgendwie Nuancen zu hören, aber ist halt schwer, weil ich werde halt nicht konfrontiert damit tatsächlich. Mhm. Ich habe keine jüdischen Freunde, soweit ich weiß. Das ist der Witz. Ja. Ich habe das auch immer gedacht. Der Witz ist, ich habe jüdische Freunde, sogar einige. Mhm. Ich habe das noch nie gemerkt. Also weil die reden halt nicht drüber, weil was nutzt es, über Religion zu reden? Und die kleiden sich halt auch völlig normal, sammeln sich irgendwie Orthodoxe hier, so Ringellöckchen oder Kippa auf dem Kopf oder sowas. Frag mal rum. Also das könntest du mal versuchen. Also das war sehr, sehr verblüffend. Auf einmal hast du eine Handvoll jüdischer Freunde, ohne dass du wusstest, dass du welche hast. Könnten wir mal ausprobieren. Also macht es nichts mit dir? Der Umstand, nein. Der Umstand, nein. Nein, nein. Das Buch fand ich aber trotzdem recht spannend. Und wie auch vorhin schon gesagt worden ist, mich haben tatsächlich die erste Seite hat mich schon gekriegt. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja. Ich guck mal rein. Ich komme da, erste Seite. Dafür bin ich Prolog. Ein Buchladen. Den Prolog? Genau, oder? Okay. Genau. Ich lese mal in den Prolog rein, wenn ich darf. Ich hasse mich. Inzwischen nehme ich seit 5 Monaten Mitrazapin, ein Antidepressivum. Ich wollte niemals sowas nehmen, nur ging es ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr weiter. Das Absurde an diesem Präparat ist, dass es mir, seit ich es nehme, massiv schlechter geht. Ich habe 30 Kilo zugenommen und komme an manchen Tagen gar nicht mehr aus dem Bett. Ich atme schwer, mein Sexualtrieb ähnelt dem eines Pappbechers und die Vorhänge in meinem Zimmer wurden das letzte Mal vor Wochen geöffnet. Mein Telefon nehme ich seit Tagen nicht mehr ab, Mails bleiben unbeantwortet und ich sehe nicht einmal mehr fern. Meine Freunde hinterfrage ich, manche verachte ich zutiefst. Mirtazapin ist eher ein Anti-Antidepressivum. Ich bin durch, enddurch. Warum findest du das so faszinierend? Das ist doch schlimm. Also ich bin selber ein bisschen auch aktiv, auch in der jungen Selbsthilfe. Ja. Bin in einem Projektteam, wo es jetzt darum geht, Selbsthilfe auch bekannter zu machen, in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich kenne halt Leute, die kommen, die sind depressiv und haben Klinikerfahrung. So, und ich habe natürlich mit denen geredet. Ich weiß deren Geschichte. Aber die erzählen natürlich auch nicht so viel. Die erzählen so einen gewissen Teil. Ja. Und hier in diesem Buch kann man halt sehr schön so die ganzen 6 oder 8 Wochen, die er halt darin beschreibt, nochmal mitverfolgen, wie er da drin erzählt. Und ich finde so eine Geschichten spannend. Was für ein Jugend-Selbsthilfe-Projekt ist das, was du machst? Was für ein Jugend-Selbsthilfe-Projekt ist das, was du machst? Das ist das Projektteam Junge Selbsthilfe, das heißt so. Im Internet auch und da zusammen sind wir viele. Ja. Es geht darum, dass Leute sich aus verschiedenen Selbsthilfegruppen, aber auch Sozialarbeiter zusammengeschlossen haben. Und wir wollen einfach junge Selbsthilfe bekannter machen. Also vor allem junge Leute findet man selten in Selbsthilfegruppen. Stimmt. Selbsthilfegruppen kennt man, wo ich so alte zitternde Menschen, ja. Ja, im Kreis sitzen und dann so, hallo, ich bin der Peter, hallo. Genau. Ja, ich bin Alkoholiker. Und es kann komplett anders aussehen. Wie sieht es bei euch aus? Also ich kenne das zum Beispiel. Kann das aussehen? Es kann in Form von Theater da sein. Ja. Theater, Impro-Theater. Es kann von Form von lockeren Treffen sein. Von Abenden, die man einfach gemeinsam verbringt. Mhm. Und so kenne ich das und das ist spannend. Ja, ich habe deinen Namen überlesen. Daniel, entschuldige, ich habe zu viele Namen auf dem Zettel stehen. Vielen Dank für deinen Besuch. Oliver Polak, der jüdische Patient. Und einen schönen Abend noch, ein schönes Wochenende. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ihr seid eingeladen anzurufen, zu sagen, was ich lesen soll, also den Buchtipp abzugeben. Nimm dein Buch mit. Ist es überhaupt deins? Nee, achso, das war hier aus dem Laden geklaut. Ich möchte nicht wissen, wie. Ich wüsste gerne mal, wie viel bei Dussmann geklaut wird, so jeden Tag. Ob die das sagen? Das ist eine Dunkelzifferer. Ist eine Dunkelziffer? Ja, wieso? Die wissen doch, wie viel sie eingekauft haben und wie viel hinterher noch da ist. Achso, nach einer Inventur. Ich vermute mal, dass die auch eine kontinuierliche Warenwirtschaft irgendwie, oder? Aber sie können dir ja zum Beispiel heute nicht sagen, wie viele heute geklaut wurden. Ja, klar. Wurden. Aber vielleicht, wie viel gestern geklaut wurde. Die wissen ja auch gar nicht, wie viel heute geklaut wurde, weil wir ja gleich noch Bücher klauen, wenn wir gehen. Du vielleicht. 0331 70 97 110. Der Frederik ist dran. Hallo, Frederik. Ja, Frederik. Hi. Hallo. Frederik, was soll ich lesen? Ich bin ein großer Fan von Wolfgang Holbein. Wolfgang Holbein. Genau, das ist ein deutscher Autor. Und der hat eine Buchreihe geschrieben, die nennt sich Anders. Anders? Genau, also das ist der Name von dem Jungen. Und das ist ein 4-teiliger Band. Und ich beschäftige mich gerade mit dem 3. Worum geht's da? Also in der ganzen Reihe? Am Anfang fliegt er halt mit dem Flugzeug. Will im Urlaub zu seinem Vater fliegen, den er kaum sieht, weil das ist halt so ein Geschäftsmann. Ich verstehe dich gerade akustisch sehr schlecht. Ich mache mal einen Wink an die Kollegen der Technik. Könnt ihr mir den Frederik mal ein bisschen lauter machen auf meinem Kopf? Das wäre sehr nett. Entschuldige, Frederik. So ist das dann immer, wenn wir Außeneinsätze, da geht immer, ich kriege ein Bier, ist das cool. Ach Mann. Ich habe jetzt mein Telefon auch ein Stück lauter gestellt. Ach, sehr schön. Jetzt verstehe ich dich sehr gut. Also nochmal, du liest von Wolfgang Holbein Anders. Eine vierteilige Reihe ist das, in der es worum geht nochmal? Da ist am Anfang ist ein Junge halt, der Anders. der fliegt in Urlaub oder will in Urlaub fliegen zu seinem Vater, den er kaum sieht, weil das ist so ein Geschäftsmann und halt klischeehaft, hat keine Zeit für seinen Sohn und beruht auf Materiellen. In dem Flugzeug, wo er mitfliegen will, das ist so ein Privatflugzeug, haben sich aber Gangster, also zwei Typen versteckt, die dann sozusagen eine Flugzeugentführung machen. Und da kommen sie in Armeesperrgebiet, wo sie eigentlich gar nicht durchfliegen, aber die Typen meinen halt, sie sollen das machen und die bedrohen die halt mit einer Waffe, deswegen müssen die dann durchfliegen. Und auf einmal kommen die in so eine Art Gewitter und dann stürzt das Flugzeug ab und dann finden die sich in so einer komplett zerstörten Stadt wieder. Ja, und dann nimmt dann halt alles so seinen Lauf. Wie seinen Lauf? Naja, warte mal. Dann kommen dann noch irgendwelche anderen Typen, die werden erstmal nur ABC-Leute genannt, weil die eben so ABC-Anzüge haben, so schwarze Neon-Anzüge, so schwarze Latex-Anzüge, sag ich mal. Er hat noch einen Kumpel bei, der ist sein Bodyguard, sag ich mal, der ist ungefähr 20. Der stirbt dann leider relativ früh am Anfang. Und und die schießen halt immer auf den mit irgendwelchen Helikoptern, wo irgendwelche komische Blitze rauskommen oder mit komischen Waffen. Und letztendlich wird er dann aus einer gefährlichen Situation vom ein Katzenmädchen gerettet, das heißt Kat. Ein Katzenmädchen? Ein Katzenmädchen. Und die bringt ihn dann zu einem Dorf, wo ganz viele Tiermenschen leben. Da ist ein Bulle, da ist ein Hund, da ist eine Ratte, alles vermischt. Und ja, dann ist er halt in dieser Welt und will dann irgendwie wieder nach Hause und kommt von einer Situation in die nächste. Und was ist das für eine Welt, in der er dann ist? Der hat keinen konkreten Namen. Ja. Und vor allem ist es auch so, dass die erstens nicht wissen, oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht wussten, dass es noch eine andere Welt gibt. Und die sind auch technologisch nicht weiter. Man könnte sagen, die sind ungefähr so in der Zeit vom Mittelalter. Ist er denn in einer anderen Zeit oder ist er an einem anderen Ort? Also ich habe es jetzt ja noch nicht durch. Ja. Da muss auch irgendwas passiert sein von wegen Bombe und Atomkatastrophe und so. Bis jetzt denken sie sich halt so, denke ich halt auch so, er ist halt einfach an einem Ort, den keiner kennt. Also, so unbekannte Insel irgendwas. So nach dem Motto, genau. Ja, wie man schon ahnen kann, ist ein Fantasy-Buch. Der Autor mag jedoch den Begriff Fantasy nicht, der will lieber fantastisches Buch, das fantastisch halt ist. Ja. Ja, und umso weiter man das liest, umso abstraktere Ausmaße nimmt das an. Und ich muss sagen, bei Büchern bin ich sehr wählerisch. Ja. Aber das ist eine Buchreihe, die ich wirklich richtig gut fand. Muss diese Geschichte über 4 Teile erzählt werden? Hintergrund meiner Frage ist, eine Freundin von mir hat lange Zeit Hörbücher lektoriert bzw. redigiert und unter anderem auch Hörbücher von Wolfgang Holbein gemacht. Und die hat immer gesagt, naja, bei Holbein, also die hat praktisch also Sachen gestrichen und umgestellt und umgeschrieben und so, damit da Hörbücher draus gemacht werden können, weil du kannst ein Buch, das zum Lesen geschrieben ist, nicht 1:1 zu einem Hörbuch machen. Und die hat immer gesagt, ja, aber Holbein ist immer super, da weiß ich, da kannst du 50% rausstreichen und die Geschichte funktioniert immer noch exakt so wie in dem großen Ding. Darum meine Frage, also wäre es vielleicht auch möglich, diese Geschichte in einem Band zu erzählen? In einem Band würde ich es nicht packen, vielleicht in 2. Aber ich bin der Meinung, es können von mir aus auch 6 Bände geben. Also ich finde es schade, dass es da nur 4 gibt. Was genau fasziniert dich so sehr daran? Die Art, wie er schreibt, ist einfach so eine ganz spezielle. Das ist schwer zu sagen. Er hat irgendwas Besonderes an sich. Vielleicht können andere Leute, die das lesen, besser beschreiben, aber er hat einfach eine spezielle Art, das zu schreiben und beschreiben, vor allem. Ich hab ein einziges Buch von Holbein gelesen. Das ist jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, wie viele Jahre her, so dass ich mich auch nicht dran erinnern könnte oder kann. Hat hier irgendjemand Erfahrung mit Wolfgang Holbein? Ah ja, mein nächster Gesprächspartner hat Erfahrung mit Wolfgang Holbein. Dem kann ich dann ja das dann direkt nochmal aufgreifen. Ich sag mal vielen Dank, Frederik, und ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Dankeschön. Viel Spaß noch. Vielen Dank. Und hallo Max. Hi Holger. Halt das Mikro mal ein bisschen so. Näher? So, ja, genau, so ein bisschen näher. Perfekt. Was ist das Besondere an Wolfgang Holbein? Also du hast jetzt Frederik nicht hören können. Er hat gesagt, er findet so faszinierend, wie er schreibt, und also seine Sprache, und können es aber nicht so richtig in Worte fassen. Was? Also ich habe nur ein Buch gelesen. Aha, welches? Das Druidentor. Aha, ich habe Intruder gelesen. Ich habe nur das von Freunden jetzt in die Hand gedrückt bekommen und dann gelesen. Und ich fand es recht gut, aber ich muss halt auch bemerken, so manchmal... Ja, es wurde sehr viel herumgeschweift dann irgendwie so halt so, ja, von der Story ein bisschen weg, bisschen halt, was ja eigentlich auch gut ist, wenn dann die Persönlichkeit des Menschen halt ein bisschen noch des Hauptcharakters dargestellt wird. Aber es war doch manchmal ein bisschen schleppend und dann dröge, und dann hat man doch immer dann zeitweise nicht so die Lust gehabt, das zu lesen. Ja, die Freundin von mir sagte halt auch, der hat halt auf einmal, da tauchen Figuren auf, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Also sie sind halt einfach da, aber die kannst du halt auch weglassen. Also die treiben die Geschichte gar nicht vorwärts, sondern sind halt immer so, keine Ahnung, irgendwelche komischen Abschweifungen und Das hatte ich jetzt nicht beobachtet. Ich halt in meinem auch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber meins war halt auch relativ dünn und sehr, sehr schnell geschrieben. Und da ging es halt sehr schnell rund. Und das war mit Motorrädern, darum hat es mir gut gefallen. Na gut, kommen wir zu, was ist das? Dmitri Glukowski? So heißt doch keiner. Ein Russen. Hast du auch beim ersten Mal so den Namen gelesen, hast Glukose im Kopf gehabt? Nicht. Nein. Ich habe gerade, ja, Entschuldigung, mein Gehirn ist komisch. Es ist ein sehr dickes Buch, fast 1000 Seiten. Ja. Es heißt Future, worum geht's? Lass mich raten. Um die Zukunft. Vergangenheit. Nein. Um die Zukunft. Ja, schön fiktiv. 24. Jahrhundert. Ja. Europa hat 120 Milliarden Einwohner. Milliarden? Milliarden. Milliarden? Ganz Europa ist quasi eine Stadt mit 5 Kilometer hohen Türmen. Okay, Blade Runner. Sie haben die Unsterblichkeit erlangt. Aha. Wer ein Kind schaffen will, muss das beantragen. Ja. Und wenn das Kind geboren wurde, dann darf sich eins der Elternteile entscheiden, ob es noch 10 Jahre leben darf oder der Partner. Ah, okay, für jeden neuen Menschen muss mindestens einer sterben nach 10 Jahren. Richtig. Ah, ja. Und dann gibt es halt auch natürlich den Untergrund, wie überall. Und die wollen das halt verhindern und haben Wissenschaftler, und das Zeug, was im Wasser ist, damit wird halt die Unsterblichkeit erlangt, wieder zunichte zu machen, um halt wieder zur Normalität zu kommen quasi. Und aber dieses Unsterblichkeitsding funktioniert anscheinend nur in Europa. Mhm. Der Rest der Welt ist davon nicht ganz überzeugt oder hat es halt nur als käufliches Mittel im Angebot. Aha. Und viele Kinder werden halt auch dann kommen nicht bei ihren werden nicht bei ihren Eltern groß und werden dann quasi zu Elite-Einsatztruppen ausgebildet über Jahrzehnte. Ja klar, die sterben ja nicht, kann man sich auch Zeit lassen. Also alle sehen quasi aus wie Mitte 20 so. Und danach altert keiner mehr. Klingt eigentlich ganz nett, ja. Und die werden dann halt losgeschickt, um dann halt illegale Kinder dann halt gefangen zu nehmen und dann halt selber dann halt wieder zu solchen ausgebildet zu werden. Mhm. Und einer dieser Protagonisten verliebt sich dann quasi in eine, die dann im Untergrund dann halt ihr Kind gebären wollte. Das wurde dann abgetrieben. Sie verlieren sich wieder aus den Augen und... Ich habe gerade gezuckt, weil du geguckt hast, weil ich mit meiner Hand an mein Mikrofon gekommen bin. Dann wurde ich gezuckt. Alles in Ordnung. Alles cool, gut. Ja, es wird viel auch beschrieben, wie das während seiner Ausbildung ablief. Also halt nach Geschlechtern getrennt, Diskriminierung, homosexuelle Übergriffe etc. pp. Wird die Welt, in der das spielt, ordentlich beschrieben? Also hat man ein gutes Bild von der Welt im Kopf dann auch? Also Fernreisen per Züge, die in Glasröhren durch die Landschaft... Drama. Ja, quasi. Natur gibt es kaum noch welche, wird alles per holographischen Spielereien suggeriert. Mhm. Und er kommt dann halt ins Grübeln und lehnt sich dagegen auf. Mhm. In Barcelona ist dann die einzige noch halbwegs, ja, nicht korrumpierte Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Mhm. Also da wird gestorben am Tag, also tagtäglich quasi. Also es gibt kaum einen, der da länger lebt als normal. Ja. Und da hat sich halt der Untergrund angesiedelt und da reist er mit seiner verliebten Freundin hin. Da werden sie dann halt auch aufgegriffen. Es kommt quasi zum Krieg. Und zum Schluss kann er dann doch noch ein Gegenmittel freisetzen und opfert sich dabei selbst. Das ist das ganze Buch erzählt. Er hat gerade das ganze Buch, das warst du nicht? Nein. Okay. Was fehlt denn noch? Die haben Masken. Was? Die haben Masken. Die haben Masken? Ja, damit sie unerkannt bleiben, wenn sie ihre Einsätze und Missionen haben. Aber es ist das ganze Buch kann man nicht erzählen. Das klingt jetzt nicht wie eine neue Geschichte. Ist es eigentlich auch nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das jetzt nicht alles in einem Film, aber in mindestens 3 oder 4 Filmen habe ich das alles schon mal gesehen irgendwie, inklusive Doctor Who. Also warum hast du es trotzdem gelesen? Ich bin durch seine vorigen Romane dazu gekommen. Ja. Und die haben mir recht gut gefallen. Und ich mag halt auch dicke Wälze irgendwie. Dann solltest du, ich habe es eben empfohlen, die barocke Trilogie von Neal Stephenson lesen. Da hast du 3000 Seiten. Okay, und das merke ich mir. Der coolste Abenteuerroman, den ich je in meinem Leben gelesen habe. Spielt Ende des 18. Jahrhunderts. Die Aufklärung ist halt gerade voll im Gange. Die Wissenschaften fangen gerade an, die Welt zu verstehen. Und es ist eigentlich eine Reise um die Welt, also eine Abenteuerreise um die Welt. Also kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich, gehört zu den tollsten Büchern, die ich je gelesen habe. Ja. Okay. Ja, Mensch. Schreibt ihr mir bestimmt auf. Momo, kannst du ihm das aufschreiben? Ja, Dankeschön. Ich bin ja noch da. Oder so, genau. Ich kann dir das nachher auch nochmal ins Handy diktieren oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Wie suchst du normalerweise Bücher aus? Hier war es der Autor, du hattest den schon mal gelesen. Schwer zu sagen. Also viel ist halt auch Mundpropaganda oder halt von, was man halt mal geschenkt bekommen hat und dann ist man davon begeistert, sage ich jetzt mal, und guckt dann halt weiter danach, ob man was davon findet von dem Autoren und liest sich dann meistens hinten den Textdeckel durch und dann entscheidet man halt. Legst du Wert auf sowas wie Literaturmagazine im Fernsehen oder im Radio, also so Buchtipps im Radio? Kaufst du danach Bücher? Entscheidest du danach? Also ich habe, wann war das? Vor 2 Jahren hattet ihr auch ein Buch, Blumen. Da waren dann 2 Dinger dabei, die ich dann gelesen habe und mir gekauft hatte. Weißt du noch, welche das waren? Vielleicht nachher, aber jetzt gerade nicht. Oh, schade. Ja. Ja, Mensch, schönen Dank für deinen Besuch. Kein und Thema. Und vielen Dank fürs Bier. Das machen wir gleich auf, wenn die Nachrichten laufen. Yes. Ja, live im Radio Bier trinken. Die Redaktion schüttelt den Kopf. Du hast gerade den Kopf geschüttelt. Ich habe es gerade genau gesehen. Da schon wieder. Da schon wieder. Momo schüttelt den Kopf. Max, vielen Dank für deinen Besuch. Und keine Ursache. Schönes Wochenende. Wünsche ich dir allen. Dankeschön. 0331 70 97 110. Momo, zeig nochmal mit dem Finger auf den Namen, mit dem ich jetzt telefonieren wollte. Was war das? Am Telefon ist gerade keiner mehr. Das heißt, ihr habt gerade eine gute Chance, durchzukommen. Am Telefon ist gerade keiner mehr? Nee. Wir sind unbeliebt geworden? Nee. Nicht? Du hast zu viel geredet. Du hast zu viel geredet. Naja. Nein. Das Leben ist hart. Aber das ist ja jetzt eine Chance, wieder ans Telefon ranzukommen quasi. Das ist richtig. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und wir reden heute über Bücher, weil nämlich in Leipzig die Buchmesse stattfindet. Und da sind wir gezogen, und zwar mit dem ganzen Programm. Heute Nachmittag haben wir auch schon von hier gesendet, ins Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin-Mitte, die bis Mitternacht aufhaben. Was irgendwie immer sich Knaller, noch immer, das fühlt sich immer noch so an wie Zukunft, oder? Ja, aber der Laden ist auch gerade so schön leer. Das ist eigentlich echt die beste Zeit, hier zu sein. Das stimmt eigentlich. Ich meine, das ist großartig, oder? Das ist absolut tote Hose. Ey, es ist ruhig. Cool, ja. Man hat Platz. Ist so ein bisschen wie, ich war 2006, als WM war, war ich, glaube ich, zum Halbfinale. Ich glaube, es war ein Halbfinalspiel. Viertel- oder Halbfinal-Deutschland-Spiel. War mir egal an dem Abend. Und ich war im Karstadt am Hermannplatz. Leer, oder? Während des Spiels. Mega leer. Das war wie in so einem Horrorfilm, weißt du? Aber ich kenne das... kein Mensch, null. Nirgends waren Menschen, aber die Rolltreppen laufen, die Musik spielt, weißt du, alles, was so, alle elektrischen Gizmos haben so vor sich hingegizmot. Und mir ging es beim Eröffnungsspiel 2006 so, ich bin da nämlich in der Location nicht reingekommen und musste dann durch die halbe Stadt fahren und die Stadt war leer, die S-Bahn war leer, super. Die Bahnhöfe waren leer, aber wir driften ab gerade. Eigentlich sollten wir allein deswegen schon die Olympischen Spiele haben, nee, nicht haben wollen, nee, dann ist hier immer Remi Demi, nee, der... Nee, das funktioniert jetzt nicht. Egal, was ich jetzt sagen wollte, es funktioniert nicht. Ich quatsche jetzt einfach noch ein bisschen mit dir bis an die Nachrichten ran. Ich habe mich gerade echt so ein bisschen gefragt bei den ganzen Tipps, ob das eigentlich auch Mädchenbücher sind. Ja, wir haben doch eben aber von Jacqueline gelernt, dass es keine Mädchenbücher gibt. Ja, na ja. Ja. Also, warte mal, ein Mädchenbuch ist, also was ich gelernt habe, ist das Mädchen... Also Future ist für mich irgendwie nicht so ein richtiges Mädchenbuch, was wir jetzt gerade gehört haben von Max. Wie ein Jungsbuch, ja. Hier, die Middlesteens, das war das Mädchenbuch. Von Jamie Attenberg. Genau. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Ich glaube, die Kollegen in Potsdam können jetzt einfach mal die Nachrichten einrühren. Genau. Würde ich mal sagen. Fritz. Blue Moon. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ihr habt eine riesige Chance, überhaupt in die Leitung zu kommen, denn niemand will mit uns sprechen. Wollen wir so eine Mitleidsnummer machen, Alex? Was meinst du? Oder na, dir kann es egal sein, ne? Du bist ja im Radio jetzt. Ja, stimmt. Ja. Nee, also nicht. Also nicht. 0331 70 97 110. Während ich mit Alex rede, seid ihr weiterhin eingeladen, aufgefordert, anzurufen und mir zu erzählen und allen anderen, die zuhören, zu erzählen, was wir lesen sollen. Denn es gibt zu viele Bücher, also zumindest mehr Bücher, als ein Mensch in seinem Leben lesen kann. Das heißt, selbst wenn man früh anfängt und spät aufhört, kriegt man doch nicht alles mit, was sich vielleicht zu lesen lohnt und kriegt auch sehr viel Mist mit. Das wollen wir vermeiden, so gut das geht, indem wir Buchtipps von Menschen zum Besten geben. Und es ist ja immer ganz gut, von Menschen erklärt zu kriegen oder erzählt zu kriegen, worum es in einem Buch geht. Dann kann man wesentlich besser beurteilen, ob man es hinterher auch lesen will oder nicht. Denn die Stimme ist ja irgendwie das, was zählt. Ne? 0331 70 97 110 oder halt hier bei Dussmann vorbeikommen und das Mikrofon von mir bzw. Momo in die Hand gedrückt kriegen, wie es dem Alex passiert ist. Hallo Alex. Hallo. Bist du jetzt extra aus dem Wedding hierher gekommen, um im Radio zu erzählen, was ich lesen soll? Ja, ich wollte das mal live sehen hier. Cool. Und findest du es spektakulär oder eher lame? Ist eher so, ne? Man denkt immer so, oh ey, krass, da kommen die damit riesig. Genau das finde ich interessant eigentlich, die Diskrepanz zwischen, dass es im Radio so groß produziert klingt und es geht mit vier Leuten. Naja, das finde ich das Krasse. Dahinter hängt dann ja noch irgendwie das, also wir übertragen es ja auch nur zum Sender und von da aus wird es dann halt nochmal irgendwie schick gemacht mit so Sound Processing und DSen. Die DSen da, das finde ich immer das geilste Gerät. Die machen Zischlaute weg. Sowas hätte ich gerne zu Hause, habe ich aber nicht. Alex, was soll ich lesen? Lass dir Zeit, ruft keiner an. Also du hast jetzt 20 Minuten Zeit zu erzählen, was wir lesen sollen. Aktuell lese ich von Stephen King in einer kleinen Stadt. Ja. Das habe ich auch versucht hier noch zu suchen, aber es gibt es leider nicht. Stephen King in einer kleinen Stadt, das passt jetzt sehr gut zu meinem Klischee von Stephen King, was ich eben erzählt habe. Stephen King-Geschichten, in meiner Wahrnehmung spielen Stephen King-Geschichten immer in einer kleinen Stadt. Und über diese kleine Stadt fällt das Böse her. Und dann kommt eine Jungfrau oder was ähnliches und rettet die kleine Stadt und damit auch die ganze Welt. Also ohne die Jungfrau stimmt es auf jeden Fall. Echt? Ja. Ist das immer so bei denen? Ich habe jetzt nicht so viele Bücher für ihn gelesen. Okay. Das war zufälligerweise in so einer Bücherkiste und ich habe es mitgenommen. Mhm. Und in einer kleinen Stadt geht es eigentlich darum, also ich glaube, viele Bücher von ihm spielen in Castle Rock, das ist diese kleine Stadt, die du meinst. Ah, okay. Wo auch S spielt zum Beispiel, also It. Und da geht es darum, dass ein kleines... ein Gemischtwarenladen aufmacht, der heißt Needful Things. Mhm. Und in dem verkauft jemand immer genau die Dinge an die Leute, die sie unbedingt haben wollen, weil sie sie irgendwie an etwas aus ihrer Vergangenheit erinnert, weil sie sie irgendwie besonders begehren oder sonst irgendwas. Und er verlangt dafür dann immer einen Streich von diesen Leuten. Und dieser Streich... Das klingt aber so ein bisschen, als wäre das Satan himself in dem Laden. Ja, ne? Ich muss sagen, ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen. Okay. Also ich bin mittendrin. Und es läuft immer so, dass er, also er ist irgendwo sehr, sehr charmant, aber dann gleichzeitig abstoßend, wenn er so beschrieben wird halt eben. Und er verkauft dann den Leuten zum Beispiel einmal eine Angelroute, weil er früher mit seinem Vater halt angeln war und er dann gestorben ist. Und jetzt kann er sich, ist halt genau die Angelroute und die war dann irgendwann mal weg und jetzt ist es genau die und die will er halt unbedingt haben. Oder dem einen Kind, dem verkauft er eine Baseball-Sammelkarte von dem Lieblingsspieler, die sogar signiert ist, sogar zufälligerweise mit dem Namen von einem kleinen Jungen, was er nicht sein kann, aber zufälligerweise hat der Mann das in seinem Laden. Und er sagt dann, naja, guck mal, den Streich, den du mir spielen sollst, geh doch mal zu deiner Nachbarin und bewerf ihre Laken, die hinten im Garten hängen, mit Dreck. Ja. Nur ein Streich. Ist kein, nicht schlimm. Das macht der Junge, so, haut ab. Und was dann aber halt, was wir dann erfahren, und der Junge aber nicht so richtig weiß, ist, dass die Frau halt unglaublich crazy ist und ihr Leben als Kampf begreift. Und alles, was ihr irgendwie passiert, denkt sie, jemand will ihr Böses. Ja. Jemand greift sie an. Und sie denkt dann eben auch, dass diese Laken von irgendjemand, mit dem sie vorher schon Streit hatte, den sie angezettelt hat, verschmutzt wurde und ruft dann direkt bei der an, ja, die aber auch schon irgendwie suizidgefährdet war und ihren Mann umgebracht hat, weil er sie irgendwie unterdrückt hat. Und alles so eine, das sind alles nur so eine verstörten Typen da in dieser ja. Stadt. Und sagt halt, ich krieg dich und ich mach deinen Hund kalt und so weiter und so fort. Und also er fängt also an, Zwietracht zu sehen unter diesen Leuten. Ja. Also dieses Buch lebt davon, dass man halt unglaublich viele Charaktere hat, die alle so ein bisschen tief sind, nicht so richtig. Ja. Und alle irgendwie in Beziehung zueinander stehen und alle so eine kleinstädtischen Existenzen sind. Die eine arbeitet in der Wäscherei, die eine in der Näherei, der eine Typ ist halt irgendwie ein gescheiterter Existenz, ist Alkoholiker. Und alle haben ein bisschen was, ja, Prost. Während dieses Worts trank ich einen Schluck Bier. Das ist schrecklich. Ist natürlich alkoholfreies Bier, denn wir sind hier beim Hörfunk. Alle haben also irgendwo ein Geheimnis oder irgendwo eine Geschichte und diese Needful Things, so heißt das Buch auf Englisch, ja, haben immer eine Connection zu diesem Geheimnis sozusagen. Und der ruft und der ruft das halt so immer, also er triggert das immer irgendwie mit dem, was er den Leuten verkauft. Also zum Beispiel der einen verkauft da auch einen Lampenschirm. Und der Lampenschirm, den sie damals mal hatte, so ein ganz schönes von Tiffany's, war der Grund, warum sie ihren Mann erstochen hat. Weil er sie immer so unterdrückt hat. Und hat er irgendwann, also hat sie irgendwie verprügelt alles, hat sie alles mit sich machen lassen. Aber irgendwann hat sie sozusagen, hat er dann ihr den Lampenschirm zerbrochen. Und dann hat sie halt irgendwann so einen Eispickel genommen und im Schlaf ihn halt so in den Hals gepiekt. Ja. Und jetzt findet sie halt genau da diesen Lampenschirm und jetzt fühlt sie sich wieder komplett sozusagen und hat das jetzt hinter sich gebracht und so weiter. Muss dafür aber dann wieder einen Streich spielen. Muss wieder einen Streich spielen. Jeder wodurch muss irgendwo Zwietracht gesät wird. Wieder. Genau, genau. So funktioniert das Buch. Weiß der Ladenbesitzer das? Oder ja, ist ja, der auch nur ein Opfer? Er heißt Leland Gaunt und er wird beschrieben auch ein bisschen so Devil-mäßig. Ja. Ich weiß nicht, ob, also ich habe es wohl noch nicht Ende gelesen, aber ich meine, es kann ja nicht sein, dass er immer genau dann das hat, was die Leute halt irgendwie brauchen. Und er hat da wirklich, also er verlangt auch nicht viel Geld dafür. Der Laden trägt sich auch nicht so wirklich, so im echten Leben, glaube ich. Er ist einfach da. Er ist einfach nur da, genau. Und dann hat er auch mal genau zu der Zeit auf, wenn die Leute vorbeikommen, genau dann ist auch das am Schaufenster und so. Und der ist super halt charmant. Und wenn er dann aber mal die Leute mal anfasst oder so, dann wird aus deren Perspektive berichtet, wie sie so einen Schauer irgendwie bekommen. Oder er ist irgendwie sich ganz, die Haut sich ganz ekelhaft anfühlt, so ganz rau und ganz komisch irgendwie. Also es ist nicht zu platt, dass er so evil beschrieben wird. Ja. Also dass es noch interessant genug ist irgendwie. Das klingt echt nicht schlecht. Also ich habe eigentlich nehme ich immer, gehe ich so an King immer vorbei, weil ich so irgendwie dieses Kleinstadt das Böse und so, ich so einmal gelesen, dann kennt man es halt, denke ich mir. Aber das klingt jetzt echt sehr spannend. Warum hast du genau King aus der Bücherkiste genommen? Weil ich habe davor ganz viel so Politikbücher und so gelesen und immer relativ schwere Kost. Und wenn man irgendwie nach, sei es der Arbeit, war es letztens Uni, jetzt ist es Arbeit, nach Hause kommt und dann noch lese irgendwie Bush at War, was ich davor gelesen habe, oder Terrorismus, der unerklärte Krieg. Musst du das lesen? Nee, das habe ich auch Interesse. Genau. Ist super interessant, aber man kann davon nicht sehr viel lesen. Und ich wollte eigentlich mal wieder Spaß am Leben, am Lesen haben und nicht nur mich informieren und irgendwie mich geistig irgendwie bilden, sondern ich wollte ein bisschen eine plattere Unterhaltung haben. Popcorn-Literatur, genau, nenne ich wollte, das immer. Genau. Ja, das ist ja durchaus legitim. Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich den Spaß am Lesen verloren habe so ein bisschen, weil ich halt immer nur ich lese halt entweder Gesetzestexte oder ich lese eine Studie oder ich lese. Du bist Jurist? Nee, ich bin Politikgedöns. Okay. Und genau dieses Stephen King, weil er auch so eingängig schreibt und man das so ein bisschen weglesen kann, wollte ich so ein bisschen mal wieder irgendwie eine Erfahrung haben. Also das Phänomen, ich lese ein Buch wirklich weg und bin auch gespannt und habe auch Lust, es zu lesen und nicht denke mir, es ist Arbeit, es zu lesen. Ja. Nee, Popcorn-Literatur finde ich auch so. Hast du mal was von Frank Schätzing gelesen? Der hat damals Den Schwarm, war sein großes. Ja, das Problem ist, dass ich meistens eigentlich sehr, sehr. so herablassend auf diese Popkultur gucke und denke, ah, das brauche ich alles nicht, aber ich merke, dass ich es brauche, weil sonst dadurch lernst du dann auch die schöne Literatur auch wieder zu schätzen. Beziehungsweise ist es halt auch ein ganz anderes Genre. Also sowas wie Frank Schätzing, das ist halt wie ein Actionfilm, in den man geht. Und das ist, macht man halt manchmal. Weil manchmal muss es halt stumpf sein und stringent durcherzählt sein, ohne dass man tatsächlich zu weit in die Tiefe geht und dass es zu komplex wird und man müde vom Lesen wird. Sondern, ja. Es ist auch gar nicht, es geht auch nicht so sehr um Komplexität, glaube ich, sondern dass man sich halt eher, dass es nicht so abstrakt ist irgendwie. Mhm. Also wenn ich was über Terrorismus lese, ist das sehr interessant, aber es war halt irgendwann mal irgendwie, die schwarze Hand hat den Franz Ferdinand umgebracht, deswegen Erster Weltkrieg, interessant. Ja. Aber was habe ich mit Ungarn zu tun? Und also das ist schon mega lange her und irgendwie ist es auch irgendwie, da gibt es auch keine Identifikationsfiguren oder so. Also das, was man normalerweise hat, wenn man eine Story irgendwie schreibt, das fehlt ja da komplett. Ja, klar. Und oder irgendwie ellenlange Protokolle vom Sicherheitsrat von den USA irgendwie, wenn sie überlegen, wie sie jetzt in den Irak einreiten, ist interessant. Aber irgendwann denkt man sich auch, ja gut, aber boah. Genau, aber boah. Genau. Liest du viel? Weil du sagst, du hättest die ganze Zeit nur Gesetzestexte und sowas gelesen. Also ich lese halt durch die Arbeit relativ viel, ja. Aber wie lange ist es her, dass du einfach mal ein Buch gelesen hast? Ja, an Weihnachten, da habe ich ein Buch gelesen, das hieß Kalte Macht. Das sowas schenkt mir meine Mutter immer. Ja. Also so Thriller, die man so in 2 Tagen weglesen kann. Also Polit-Thriller, weil du was mit Politik machst. Ja. Oder? Okay, cool. Genau. Cool. Ja, super. Das war aber sehr interessant eigentlich. Ja. Das war dann die junge, aufstrebende Staatssekretärin Frau Schneidereit, ich weiß nicht, wie sie heißt. Mhm. Vermutlich Schneidereit, so heißen sie ja alle. Genau. Die im Kanzleramt arbeitet und dann halt irgendwie auf eine große Intrige trifft. Und das Interessante ist, dass der Typ, der das schreibt, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber es ist eher ein Synonym. Also er schreibt halt unter falschen Namen, denn er kommt ja eigentlich aus der Politik und er versucht sozusagen jetzt ein bisschen seine Erfahrungen belletristisch zu verarbeiten. Und deswegen, das ist ein Verkaufsargument an diesen Büchern. Wahrscheinlich hat er irgendwann mal ein Praktikum bei einem Abgeordneten gemacht oder sowas. Ich weiß es nicht. Kennt den Politikbetrieb von innen, steht da. Aber wenn man es liest, merkt man das auch ein bisschen. Also ich habe auch mal, ich weiß nicht, ich habe mal im Bundestag ein bisschen gearbeitet und dann waren wir halt mehrmals im Kanzleramt für Führungen, für andere Leute. Und man kriegt auch so einfach so ein bisschen halt mit irgendwie, wenn man, also wie das Kanzleramt arbeitet. Und es stimmt schon, was er da geschrieben hat irgendwie. Aber das Ding ist halt, ich habe da halt ein halbes Jahr gesessen und wusste das auch. Also so gesehen, keine Ahnung. Aber funktioniert ja. Ja, aber solche Literatur, die du in 2 Tagen wegliest, so am Strand, gibt's ja unendlich was. Ja, aber es ist manchmal auch sehr erholsam. Absolut. Was übrigens super ist, wo ich Strand sage, fällt mir das ein. Kennst du Ferdinand von Schirach? Ist ein Strafverteidiger, ein recht renommierter Strafverteidiger. Der hat angefangen, Bücher zu schreiben aus seinen bizarrsten Fällen. Das sind halt so einfach Geschichtensammlungen oder irgendwie über was weiß ich, so 10 Seiten oder 12 Seiten. Einfach ein Fall, den er bearbeitet hat, einfach nochmal rekapituliert wird und das dann aber als Geschichte erzählt wird. Das ist auch super, weil kann ich mir vorstellen, dass das auch genau für so jemanden wie dich was ist, weil das kannst du dann halt auch, wenn du nach Hause kommst, abends halbe Stunde eine gute Geschichte gelesen. Und es sind wirklich gute Geschichten. Also man glaubt überhaupt nicht, wie dämlich Verbrecher sind. Das ist wirklich absolut, absolut irre. Also Ferdinand von Schirach, Schuld heißen die, ne? Gibt's auch gerade im Fernsehen, aber ist im Fernsehen nicht ganz so gut. Also ist gut für Fernsehen, aber die Bücher sind wesentlich schöner. Ich hatte auch bevor... Sehr geehrter Kunde, unser Haus schließt in 15 Minuten. Bitte beenden Sie in Ruhe Ihre Einkäufe. Ich möchte so eine Durchsage bitte immer eine Viertelstunde vor meinem Sendungsende haben. Jetzt, bitte. Was wolltest du? Als ich mir von überlegt habe, welches Buch ich sprechen möchte, hatte ich eigentlich vor, bei irgendein intelligentes Buch zu schreiben, zu erzählen. Aber ich konnte mich nicht mehr so richtig an den Inhalt irgendwie erinnern. Also ich hatte nur noch so fetzenhafte Erinnerungen irgendwie. Und daran merkt man auch so ein bisschen, wenn einen die Bücher nicht mehr so wirklich interessieren, wenn man halt sich nicht mehr wirklich daran erinnern kann. Und was war das Intelligente? Also weißt du den Titel noch? Na, wie gesagt, also zum Beispiel dieses Bush at War oder halt der unerklärte Krieg oder irgendwie Understanding Chinese Society. Aber ja, das sind so Sachen, die hast du jetzt wahrscheinlich nicht abrufbar da, also du kannst jetzt nicht darüber referieren, aber ich bin sicher, also geht es mir jedenfalls immer wenn ich sowas gelesen habe, weiß ich es hinterher dann doch und wenn in irgendeinem Gespräch mal das Thema aufkommt, stelle ich fest, wie kompetent ich versehentlich bin. Na, man muss das wissen, triggern sozusagen. Ja, genau. Ja, klar. Das ist, Jetzt wäre noch die Frage, wie man es hinkriegt, es aus sich heraus zu triggern, also dass es nicht von außen kommen muss. Man muss es in seinem Kopf zusammenfassen, dann kann man es auch abrufen. Man muss sich überlegen, was habe ich gerade gelesen, was habe ich gerade gelernt, ja. Sich das selber zusammenfassen, dann kann man es auch abrufen. Ich danke für deinen Besuch. Bitteschön. Und schönes Wochenende noch. Ja. 0331 70 97 110 hat tatsächlich wieder jemand angerufen, und zwar der Micha aus Lichtenberg. Hallo Micha. Hallo. Micha, was soll ich lesen? Meine Empfehlung ist halt, also das Buch heißt Rückkehr ins Leben. Rückkehr ins Leben. Mhm. Von Ismael Beer ist das. Mhm. Und da geht's halt drum, wie halt auch der Untertitel sagt, da geht's um einen Typen, der war halt Kindersoldat in Sierra Leone. Ja, und ich habe davon halt mal im Fernsehen gesehen und habe mir das einfach dann mal interessenhalber gekauft. Und man muss halt sagen, es ist für, man braucht doch einen relativ starken Magen. Zeitweise. Aber er erzählt halt die Geschichte, wie er halt erst davor den Fronten geflohen ist, wie er dann halt in die Fronten gekommen ist und kämpfen musste, aber da lässt er dann halt 2 Jahre lang aus, wo er halt tagtäglich kämpfen musste, und wie er dann halt befreit wird und nach New York fliegt und so eine Sachen, um halt diese ganze Sache an sich halt vorzustellen. Und hat mich halt einfach sehr fasziniert, weil das halt gerade jetzt in unserer Welt hier so nicht bekannt ist. Und er hat halt live selber miterlebt, was da halt so vor sich gegangen ist. Und ja, hat halt sehr früh die Erfahrung mit Töten und so einen Scheiß gemacht. Du sagtest, dass er kämpfen musste. Wird in dem Buch klar, wie er gezwungen wurde zu kämpfen? Weil im Grunde hätte er auch weglaufen können, oder? Ja, will ich halt nicht zu viel verraten, aber an sich war es halt so, er kam halt ins Dorf und wurde vor die Wahl gestellt, entweder er stirbt so oder er kämpft halt und stirbt vielleicht im Kampf. Mhm. Also die Option war halt wirklich, dass er entweder mit Kämpfen weiterlebt oder halt einfach so verhungert, so gesagt. Und deswegen war er halt schon gezwungen, dann zu kämpfen. Also es war jetzt nicht so, dass er da wirklich eine freie Wahl hatte, sondern musste sich halt dem anschließen, weil er sonst halt einfach schlicht verhungert wäre. Und wie ist er dann da rausgekommen? Das lief dann über die UNICEF. Ja. Also ich habe es jetzt schon vor ein paar Jahren gelesen gehabt, aber soweit ich mich halt erinnere, lief das halt irgendwie über die UNICEF, dass die da halt immer wieder dann Kinder freigekauft haben aus dem Krieg. Und dann kommt er halt auch erstmal in so ein Auffanglager von denen. Und da schlagen die sich halt auch noch fast die Köpfe ein, weil da halt auch gegnerische Fronten in den Lagern aufeinander getroffen sind. Und es halt aber den Köpfen so verankert war, für welche Seite die zu kämpfen haben, dass sie sich halt in dem Lager da fast noch gegenseitig umgebracht haben. Das ist, glaube ich, auch der Trick bei Kindersoldaten, ne? Dass man im Grunde den Ideologie einimpft, bevor sie alt genug sind, darüber noch differenziert nachzudenken. Ist ja in unserem Lande vor vielen Jahren auch nicht anders passiert. Und genauso im kommunistischen System ist es meiner Sicht ja halt auch, dass es den Kindern eingeimpft wird, wenn man die ja halt in dem Bezug noch beeinflussen kann. Ja, das macht die Reklame heute ja auch. Also viel Reklame richtet sich an Kinder und Jugendliche, weil wenn man sie dann gekriegt hat, dann werden die als Erwachsene immer noch das Produkt kaufen wollen. Ja. Meistens ja. Habe ich gerade heute was bei Bildblock gelesen über Nutella. Sieh an. Mein lieber Micha, vielen Dank für deine Empfehlung. Rückkehr ins Leben von Ismael Beer. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Machen wir, Momo, was sagst du, machen wir vor Ort weiter oder am Telefon weiter? Machen wir vor Ort weiter. Machen wir vor Ort weiter, dann gib mir mal das Mikrofon. Es sitzt neben mir jetzt der Danny. Hallo Danny. Hallo Holger. Was soll ich lesen? Wie immer gegen Ende kommen dann, staut es sich ein wenig. Ne? Ja, warum ich eigentlich hier sitze, mir ging es genauso wie Paul, der hier am Anfang der Sendung saß. Ja, ich habe erst mit 24 angefangen zu lesen, bin jetzt 25, ein Jahr älter. Cool. Und das begann halt damit, dass ich meiner Mutter, weil die so gerne liest und so viele Bücher Bücher mit sich rumschleppt, einen E-Reader geholt habt. Warte noch also, kurz, also ich, da würde ich gerne nochmal davor. Warum hast du 24 Jahre lang nicht gelesen? Und was hat dich daran gehindert? Also wenn ich bei Freunden dicke Bücher gesehen habe, das war total abschreckend. Also Lesen war für mich auch total anstrengend und im Deutschunterricht habe ich ewig gebraucht. Und also es war ein unangenehmes Gefühl. Ich habe viel lieber vorm Fernseher gesessen und einen schönen Film geguckt. Und ja, wie gesagt, dann kam halt dieser E-Reader an, den ich meiner Mutter halt schenken wollte. Und ich war halt ziemlich fasziniert von der Technik. Also es ist ja schon ein schönes Display, schön, ja. Also was anderes. Und geil. Ja, ja, und dann habe ich halt die erste Seite gelesen, weil die war dann halt schon mal abgebildet. Dann kann man ja ruhig auch lesen, während man so die Pixel so schön bestaunt und die zweite Seite und die dritte und umgeblättert. Und irgendwie nach 50, 60 Seiten war ich so gefesselt. Und ich habe halt mit der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson angefangen. Okay, das ist auch, ja, und, ja, das ist, und, ja, perfekt. Ja, genau, und da fing es dann halt an, also ich will jetzt gar nicht so viel vom Inhalt erzählen, aber also ich war so fasziniert, wie man so Personen, wie man die so genau beschreiben kann. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass das in einem Buch überhaupt geht und hattest du das, entschuldige, ich habe das sehr, sehr, sehr selten nur, aber bei den Larsson-Büchern wollte ich nicht, dass die aufhören. Ja, genau. Also genau. Dass, wenn du dann auf einmal feststellst, du bist jetzt schon über die Hälfte des Buches hinaus und es fängt an, weh zu tun. Und genau, das, da also ein Kumpel meinte, der das? Ich habe halt gesagt, boah, dieses dicke Buch, wie kannst du das überhaupt lesen? Und der meinte, ja, das ist total schön. Also wenn man da noch so viele Seiten hat und so, dann freut man sich. Und da habe ich das halt das erste Mal verstanden. Und danach habe ich dann halt den Film geschaut. Und also die Verfilmung, die halt auch gut ist, eine schwedische Verfilmung, ja, nicht die aus Amerika. Und die war halt toll, aber ich kannte halt das Buch und da merkt man den Unterschied. Also im Buch wurde in einem ganzen Kapitel ein Mord behandelt, sagen wir so. Und im Film war das eine halbe Minute. Mhm. Die war schön dargestellt, aber es war halt eine halbe Minute. Und da habe ich das erste Mal verstanden, wie die ganzen Leute immer sagen, ja, das Buch war besser als der Film. Genau. Und ich dachte immer, ja, was soll denn daran besser sein? Und vielleicht noch ein bisschen ganz kurz was hier nicht so reinpasst, aber also da ist mir aufgefallen, warum ich die Serie Breaking Bad so genial finde. Weil die sich Zeit lassen, die Figuren zu führen. Genau, weil die wie in einem Buch ist. Also da habe ich dann halt das erste Mal gemerkt, warum ich die so anziehend finde. Also, ja genau, und deswegen wollte ich eigentlich jeden ermutigen, egal wie alt, der genau wie ich halt Bücher irgendwie abschreckend fand, besonders die dicken und keine Ahnung, ich bin jetzt eigentlich eine totale Leseratte geworden. Ja, super, super. Ich auch dir empfehle ich einfach nochmal die barocke Trilogie von. Ja, habe ich mir schon aufgeschrieben. Ist notiert. 3000 Seiten und ja, das ist genau dieses. Scheiße, ich habe das erste schon zu Ende, es sind nur noch zwei übrig. Ja, das, ja. Das hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen, diese Bücher. Also faszinierend, wie man in Büchern, wie man da Situationen beschreiben kann, Charaktere abbilden kann. Das ist echt eine gute Idee, Leuten einfach mal die Stieg Larsson-Bücher hinzulegen, weil das, ja, die funktionieren gut und die sind auch so schön temporeich geschrieben. Ja, ist super. Ich habe vergessen zu trinken und zu essen und also gerade so aufs Klo gegangen, aber und dabei weitergelesen. Super. Danny, vielen Dank. Ja. Und schönes Wochenende. Ich habe noch einen Anrufer, den muss ich auch noch verarbeiten, bevor der Kollege Langenfeld sich einruft. Vielen Dank. Kannst einfach hinlegen, das Mikrofon. Das letzte Wort. Wer hat denn eigentlich das letzte Wort? Ah, da unten. Der Hannes hat das letzte Wort. Hallo, Hannes. Hallo. Hannes, was soll ich lesen? Bis ich dich finde von John Irving. John Irving kennt man ja eigentlich auch. Also ich nicht. Ich habe von dem noch nichts gelesen. Aber was schreibt der für ein Genre? Was schreibt er für ein Genre? Schwierig zu sagen, er schreibt sehr viel Autobiografisches und er schreibt halt Romane, die aber nicht so ganz speziell auf die Unterhaltung abzielen, wie irgendwelche Trivialromane, sondern ja, tiefgründig sind, sag ich mal. Mhm. Man kennt John Irving von Gottes Zweck und Teufels Beitrag, würde ich sagen. Ja, und es gibt noch irgendeins. Irgendwoher kenne ich den Namen auch noch. Genau, Gab und Wie ihr die Welt hat zum Beispiel. Das war's, genau. Woher, was passiert in Bis ich dich finde? Bei Bis ich dich finde geht es darum, dass ein kleiner Junge versucht, seinen Vater zu finden. Und der ganze Roman wird erzählt aus der Perspektive des kleinen Jungen, der halt aufwächst, wirklich im kleinsten Alter, vom Säuglingsalter oder Babyalter bis in das Erwachsenenalter. Und ihm wird halt von der Mutter mehr oder weniger erzählt, wie er seinen Vater verloren hat, weil er die Familie verlassen hat. So wird es halt von der Mutter erzählt. er erlebt die ganzen Stationen mit. Die waren halt in Amsterdam im Rotlichtviertel, die waren in Nordamerika. Die ganze Reise, die die Mutter angeblich unternommen hat, um dem Vater hinterherzureisen durch die ganze Welt, wird halt von ihm erzählt, bis er dann in das mündige Alter kommt, es selbst zu erleben, was wirklich passiert ist. Und er reißt die ganze Geschichte nochmal nach, um dann herauszufinden, dass es irgendwie ganz anders war, als die Mutter erzählt hat. Und wie du halt gerade gesagt hast, bei Stieg Larsson, die Trilogie habe ich auch, es war Stieg Larsson, ne? Ja. Mit der Medium? Ja. Mhm. Genau. Ist es bei John Irving Büchern eigentlich immer so, dass man wirklich traurig ist, dass das Buch zu Ende ist, weil man will eigentlich weiterlesen, man will erleben, wie die Charaktere sich weiterentwickeln, wie die Geschichte fortgesetzt wird. Und bei Bis ich dich finde, ist es halt umso spannender, weil die ganze Geschichte, die man eigentlich erzählt bekommt, am Ende nochmal neu aufgerollt wird von dem Erwachsenensein des Kindes quasi und von vorne bis hinten alle Stationen nochmal durchläuft. Und dann von Charakteren, die damals quasi Zeitzeugen, die richtige Geschichte erzählt bekommt. Und das ist halt unglaublich spannend. Ich habe das Buch dreimal gelesen bis jetzt und wow, entdecke immer wieder was Neues. Und es ist halt nicht so, dass das Kind ein No-Name ist, sondern sich in seinem beruflichen Werden weiterentwickelt und wirklich berühmt wird, könnte man fast sagen, in der Weltgeschichte. Ich will nicht zu viel spoilern, weil ihr sollt das Buch ja lesen. Es ist wirklich unglaublich gut. Aber ich liebe John Irving und das ist eigentlich mein Lieblingsbuch. Und wer das nicht gelesen hat, soll das unbedingt lesen. Ich werde das überprüfen, was du gerade behauptet hast, weil ich suche halt auch immer nach Büchern, bei denen ich nicht möchte, dass sie aufhören. Wenn John Irving tatsächlich sowas kann, kann man sich ja nochmal durch dessen Werk durchpflügen. Mein lieber Hannes, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, dir auch. Danke. Danke, tschüss. Eigentlich wollten Momo und ich jetzt noch irgendwie die Bücher nochmal alle vorlesen, die wir empfohlen gekriegt haben. Schaffen das aber natürlich nicht, weil die Sendung jetzt zu Ende ist. Ich würde sagen, was macht man damit? Ja, es gibt einen Podcast. Einfach nochmal anhören und mitschreiben. Nochmal anhören und mitschreiben. Ja, wir können das auch eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, wo kann man das denn hinschreiben? Irgendwo kann man das auch hinschreiben. Ach, schreibt doch einer von euch das mal irgendwo hin und schickt uns einen Link, dann vertwittern wir den. Crowdsourcing nennt man das. Pass auf, ich schreibe die alle am Montag auf, aber dann müssen wir es irgendwie über dich twittern oder ja, so. Ja, oder ja, eben. Die gibt's nächste Woche bei mir in meinem Facebook-Stream oder wie das da heißt, was man so auf Facebook macht. Da könnt ihr ja immer alle gucken kommen. Das war jetzt sowas von zielgenau. Jetzt weiß jeder Bescheid. Irgendwie kriegen das schon hin. Twitter.com/Holgi. Irgendwann kommt da ein Tweet, der entweder die Kanzlerin beleidigt oder eine Buchliste anpreist. Ihr könnt euch dann aussuchen, was ihr damit macht. Ich verweise darauf, dass im Folgenden der André Langenfeld das Studio betreten wird, um ein paar Platten zu drehen. Da könnt ihr dann tanzen. Wir hören uns wieder in einer Woche, nächste Woche Freitag. Da geht es dann auch irgendwie wieder um Bücher. Da habe ich nämlich eine Autorin zu Gast. Das ist die Julia Friedrichs. Die schreibt Bücher über Menschen mit Geld oder eben Menschen ohne Geld. Könnt ihr ja mal googeln. Ich hoffe, dass es interessant wird. Nein, ich bin sicher, dass es interessant wird. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Fritz. Und das hört man.